Abendland sozusagen auf der Konserve. Wieder 2 Stunden die Ohren dicht halten mit dem Kopfhörer. Kriegt man fast Schweißfüße, Schweißohren drunter. Schweineohren heißen die dann. Ne? Jetzt muss ich erstmal sehen, wer ist. Ja. Ja, moin moin und frohes Neues. Ja, dich habe ich drauf, genau. Los, ihr beide auch nochmal. Wir sollen auch noch was reden, meine Güte. Du hast die 2. Ich habe die 2. Ja, das ist gut. So, und ich auch noch? Ja, gut. Das müsste passen. So, Rest mal nachher, während wir dabei sind. Lass uns überraschen. Genau. Ja. Du hast auch keine so ganz entspannte Kopfhaltung. Ja, es ist wie so ein Mikro vom Hals. Ist man ja nicht gewohnt. Und, deswegen haben wir ja noch, guck mal, jetzt ist sozusagen 3 Minuten, um uns einzugewöhnen. Das können wir alles noch rausschneiden. Sehr schön. Okay. Bevor wir dann live gehen. Achso, aber das andere kennt ihr ja, ne? Wir machen immer erst die Kommentare und dann. Oh. Ja, genau. Wir warten, bis ihr durch seid und dann. Genau. Kommen wir dran. Genau. Passt. Oh, alle gut auf Lautstärke. Ich kann mich sogar noch ein bisschen lauter diesmal machen. Ich will auch nicht zu bescheiden sein. Nee. Nicht, dass ich nachher als Einziger nicht zu hören bin. Das wäre ja mal. Das wäre was Neues. Ja. So, was machen wir jetzt noch 2 Minuten? Du kannst einen Schwank aus deinem Leben erzählen. Oh, vorher verteilt, das brauchen wir nicht im Podcast machen. Die haben wir ja persönlich bekommen. Das sind die Vanillekipferl. Hier, eine für dich. Yeah. Da, ja, und zwar genau. Das sind die 4 Schwabe. Befreundetes Team bei uns in Baden-Württemberg sind in die Vanillekipferl-Produktion eingetreten und das sollten wir euch mitbringen. Ah, die kennen wir doch. Mhm. Cool, ja, dickes Dankeschön. Wo habe ich die denn getroffen? Oh. Ach, auf dem Flöten-Event. Genau, da waren die auch. Genau. Mhm. Sag mir doch was, 4 Schwaben. Er casht ganz viel, beide cashen ganz viel, genau. Ja, nicht mehr gerade so. Ja, das hat sich. Was, hat nachgelassen? Hat nachgelassen, ja. Kommt das denn? Schöne Knisterpackung. Genau. Aber noch ist ja nicht live, noch Kürbis. Habe ich noch nie probiert. Die probiere ich nachher mal. Ist schon drin. Da musst du wieder reden, wenn ich davon probiere. Okay. Doch wohl. Super live, gleich mit was im Mund. Genau, red du mal, während ich hier schon mal was von anbiete. Danke. Eins reicht. Gut. Ja. Danke. Eins reicht. Jo. Dann. Ja, dann teile ich mal in deine Schüssel, weil sonst bröseln wir. Da ist noch nicht so viel, da kommt noch was. Ich habe hier meine Schüsselchen gerichtet schon. Also. Oh, die sind lecker. Ja, schon. Die gefallen mir schon mal. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich jetzt. Wo fangen wir an? Bei 1000 Mikes fangen wir an, uns zu verbinden. Ich wollte fast sagen, lang zu, aber ihr kommt ja gar nicht ran. Schwierig, ja. Ja, aber es ist das geschickt, ist anzubieten, wenn die anderen aber nicht ran können. Ja. Kann man großzügig erscheinen und in Wirklichkeit. Ich kann das schon gut verstehen. So. Ach, wir fangen einfach mal an hier mit unserem Webtelefon. Solange wir noch beide unterstützen. Wir werden später, glaube ich, auch beide unterstützen. 1000 Mikes und Mixer. Ja. 1000 Mikes. Ja. Bitte drück die Sterntaste. Ja, ich drücke mal die Sterntaste. Jetzt ist MixLR live. Jetzt schalten wir das auch nochmal hier live und dann fangen wir für alle gemeinsam mit unserer wunderschönen Einstiegsmelodie an. So, jetzt sind wir drauf. Jetzt muss ich das nochmal eben abschicken, damit alle wissen, wo wir heute chatten, nämlich auf IRC. Ich wusste, was ich vergesse, ich höre mich nämlich gerade selber auf MixLR. So, jetzt ist da auch Ruhe. Jetzt müsste alles gehen. Chat auf IRC. Wer weiß, ob uns überhaupt irgendeiner hört oder ob alle noch in Sauer liegen. Fangen wir schnell mal mit unseren Kommentaren an, damit wir das mal schnell hinter uns bringen. Das Gebettel hat wieder geholfen. Jetzt haben wir 16 Ratings bei iTunes. Du musst das auch mal prüfen. Ne? Ich erzähle das mal gerade kurz vom Podcast. Du hast das nicht im Blick, stelle ich fest. Aber ich habe heute den kleinen PC mit. Der hat iTunes drauf. Ach so, kannst du live gucken. Ich muss dich mal eben, glaube ich, ein bisschen hören. Du bist schon wieder so. Ja, bin schon wieder weg. Ja, du bist so weit weg von deinem Mikro immer. Wie immer. So, was hatten wir noch? Ach, eigentlich wollte ich gar nicht erwähnen, aber kann ich auch mal machen. Irgendwo habe ich gelesen, dass wir ja doch sehr unprofessionell sind. Also gar nicht negativ gemeint, aber stand da so schön drin. Ja, stimmt. Wollte ich gerade sagen, erstens stimmt, zu zweitens, was soll ich jetzt zu einem Blog sagen, der bemerkt, dass ein Amateur-Podcast nicht professionell ist. Das ist, also da gehört tiefe eingehende Analyse zu, um das so festzustellen. Ja, wir sind nicht professionell und wir werden es, glaube ich, auch nicht werden. Also, oder hast du das vor? Nee, jedenfalls nicht in diesem Leben. Das ist eine gute Einstellung, dann können wir auch weiter zusammen Podcast. Ja, dann sagen wir einfach mal, ich habe jetzt so viele Jahresrückblicke und Dankeschön und alles hat sich gegenseitig zugeschleimt, dass wir jetzt einfach mal sagen, danke für 2012, für alle, die zugehört haben, inklusive so Highlights wie dem Adventskalender. Was hatten wir noch so als absolutes Highlight, so als Sahnehäubchen? Ich meine, alles ist toll, aber der Adventskalender war schon ein Hammer, das Ding. Der Adventskalender war toll, die Grüße von Frau Schrader waren klasse. Ja, Frau Schrader hat uns tatsächlich ein Jahr Mitgliedschaft. Dir auch? Ja, mir auch. Ah, vielen Dank, Frau Schrader. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Aber ich will es auch ehrlich gesagt nicht unbedingt wissen. Also ich weiß noch, dass die Doppel-O-Agenten auch schon mal gerätselt haben. Die haben auch schon mal Grüße von Frau Schrader bekommen. Sie wurden aber auch schon mit der in Verbindung, also ob sie es nicht selber sind. Also man weiß es nicht so richtig. Na, wer immer es war, wir freuen uns. Ich finde es viel besser, wenn ich es nicht weiß. Also, was haben wir noch? Flatter, also wir werden im Moment geflattert ohne Ende, wobei man mal relativ muss. Ich glaube, wir sind jetzt bei 7 € in diesem Monat. 2 davon müssen wir wieder ausgeben. Also wir nehmen so 5 € im Monat fast ein jetzt zurzeit. Dafür vielen Dank, auch wenn es Kleingeld ist, ist es halt aber immerhin eine Anerkennung. Ich glaube, wenn das echt so weitergeht, werden wir auch mal eine Aufstellung machen, was wir reinkriegen und was wir da eigentlich mitmachen. Das wäre dann nur fair. Gut, wir haben Einnahmen, dann sind wir doch professionell. Bloß auch, wenn das Finanzamt hört, stimmt. Also wenn, dann kaufen wir irgendwann mal ein neues Mischpult davon, so ein Tascam für 800 €. Also ja. Knapp 40, 50 Monate noch und dann haben wir das Geld zusammen. Nee, kommt gar nicht hin, ne? Nee, 160, also viele, viele Monate noch. Und bevor wir in Rente gehen, haben wir dann auch das Geld für ein Tascam zusammen. Ich brauche auch wieder Gäste für die Sprechstunde. Also überlegt euch das, ob ihr Lust habt und gebt euch einen Schubs, weil sonst irgendwie so, ich glaube Mitte oder 4 Februar haben wir noch einen und danach wird es dann langsam dünne. Nee, gechattet wird heute bei IRC, weil die Nachfrage gerade kommt. Frohes Neues wünschen wir übrigens auch allen, habe ich wohl vergessen. Und dann müssen wir auf Alex seine Tour noch hinweisen. Sind da noch Plätze frei oder? Auch da bin ich jetzt nicht so vorbereitet. Ja, da sieht man wieder, ne? Aber guck mal, nichts weiter gehört jetzt in der letzten Zeit in der Facebook-Gruppe oder so, da kam nichts weiter. Nee, aber er ist, glaube ich, im Moment ein bisschen beschäftigt. Da ist, glaube ich, auch für Maria, hat er da im Moment so ein bisschen auch Pech gehabt. Also, ja, müsst ihr mal gucken. Also, Helgeoland, zumindest die Sonntagtour, waren noch Plätze frei. Würde ich auf jeden Fall mal gucken. Sind genug Irre, die das machen, muss also gut werden. Kann man, glaube ich, so einfach auf den Punkt bringen, ja. Ne? Da brauchen wir auch nicht darauf hinweisen, wo man das findet. Sucht einfach nach Alex Schweigert und dann findet ihr auch die Nordseetaufe und der Geoland. Und das Letzte hast du noch rausgesucht, da musst du was zu sagen. Das habe ich nur mal so überflogen. GC.com hat jetzt einen eigenen Shop. Was verkaufen die denn? Ja, das kam im Newsletter. Das werden also viele Leute schon gesehen haben. Was mich dabei aber gewundert hatte, es gibt ja offizielle Retailer hier in Deutschland. Das sind immerhin über 30. Das fand ich schon beachtlich. Aber um was geht das? Nur um die TBs oder... Ja, alles mögliche. Du kannst da halt die Mitgliedschaften verlängern, also die Premium-Mitgliedschaften, T-Shirts kaufen, Coins kaufen und so weiter. Mhm. Eben das, der übliche Stuff. Aber dass wir eben über 30 Shops hier in Deutschland inzwischen haben, die sich allein dafür offiziell gemeldet haben. Ich habe nie so beobachtet, wie viele Shops es für Geocaching in Deutschland gibt, aber etliche. Ja, ich fand die Zahl überraschend. Überraschend viel? Überraschend viel, ja. 30 offizielle, dazu ja noch... Vielfaches Unoffizielle. Sind die Bekannte? Ich hab echt nur überflogen kurz. Ich hatte das gesehen mal und hab da aber nicht weiter. Also sind das Shops, wo man auch sagt, ja, kennen wir, müssen wir unbedingt bewerben. Klick doch mal den Link. Für The Pet kann man immer, ist ja hier ein bisschen doof jetzt. Für The Pet mache ich immer gerne Werbung, den mag ich. Oder Sepp und Bertha auch. Die ist auf jeden nicht. Fall dabei, die gute Claudia. Ja, die ist auch überall dabei, das muss man auch mal so sagen hier. Lässt sich nie sehen. Hast du gesehen, in dem Shop gab es 1000 Bilder, wer alles dazugehört. Ihre ganzen Figürchen, die sie da überall eingesammelt hat. Irgendwelche Stofftiere, aber sich, also samt diesem Esel und dem, aber sich selber nicht. Also, dann lässt sie sich immer raus. Egal, ist auch nicht so wichtig, der Shop. Ich muss gerade mal gucken, wieso werden die hier mal disconnected im Chat? Machen wir uns ein andermal Gedanken drüber. Wir fangen einfach an, würde ich sagen jetzt. Ne? Wir sind mit dem, viel mehr haben wir ja nicht vorweg zu sagen. Oder hast du noch irgendwas Spezielles? Ich gucke gerade mal bei den Läden. Man müsste ich jetzt einfach alle aufzählen, weil es sonst wieder gemein wäre. Ja. Aber wir packen einen Link mit nachher dazu. Ob wir gemein sind oder nicht, ist doch Wurst. Ja. Wir sind doch Amateure. Also von daher dürfen wir das. Wir packen einen Link mit rein. Ja, genau, da gibt es ja wieder Shownotes. Wir schmeißen das einfach wieder alles in Interceptor hoch. Der muss dann wieder sehen, wie er was da draußen macht. Da begrüßen wir Manuela und Peter von den Schlemmer-Cacher kennen euch, glaube ich, mehr als unter eurem richtigen Account, ne? Ja, zumindest hier im Norden. Ja, das denke ich. So im Süden nicht? Nee, da sind wir die Schulzes. Ja, Schulze und mit Z vorne. Ja, und TZ hinten. Ja, ich vergesse das jedes Mal. Auch wenn ich mal ab und zu euch mit eintrage. Natürlich, wenn ihr dabei seid. Nicht, dass die Ersten schon wieder denken, dass ich irgendwie einen eintrage, der gar nicht dabei ist. Was kommt denn jetzt? Ach, hier, guck mal, das ist schon gleich mit Profil zum... Das ist bestimmt euer Profil, ne? Ja, genau. Unglaublich. Ja. Jetzt siehst du mal den Nachteil, mein Junge. Es ist zwar gut, dass du das Profil da hast, aber ich habe die Statistik, die habt ihr nicht. Wir haben nämlich eine handgemachte Statistik von euch bekommen. Genau. Die habe ich dir auch gemeldet, ne? Ja, die habe ich auch bekommen, danke. Ich wusste noch nicht, wo ich sie hingepackt habe. Scheiße, das wollte ich nicht. Ich wusste, irgendwas war. Ich weiß ernsthaft nicht, wo ich sie hingepackt habe. Ist auch nicht so wichtig. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Hast du die noch? Ich mache mal eben mein Postfach auf, da habe ich die noch. Kannst du die mal in den IRC-Chat schreiben, dann übernehme ich sie von da aus. Ja. Okay. Fangen wir mit euch so weiter an. Wo kommt denn der Name überhaupt her? Schulze und Schulz. Obwohl, das wissen vielleicht nicht alle. Ja, Schulze und Schulze sind ja die zwei belgischen Detektive bei Tim und Struppi. Mhm. Und die begleiten uns eigentlich schon seit unserer Kindheit. Und die Hefte, ja. Die Hefte, Tim und Struppi. Und das Ganze hat auch seinen Ursprung gefunden in unserem ersten Cash-Erlebnis, das wir so hatten. Genau. Ja, genauer werden. Ja, also wie kamen wir überhaupt zum Cashen? Genau, also es war so, dass wir damals, als wir anfingen, 2005, war ja Google Earth so das neue Thema. Ganz toll, Satellitenaufnahmen angucken und sowas. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir auch noch großes Interesse an Leuchtturmen, Manuela vor allem. Mhm. Und jetzt ist es im Süden ein bisschen schwierig, Leuchtturmkoordinaten zu finden, um eine KML-Datei draus zu machen. Also haben wir im Internet gesucht, wo es Koordinaten von Leuchtturmen gibt und sind dann auf eine Seite gestoßen, die Leuchtturmkoordinaten zu haben schien, aber plötzlich auch viele andere Koordinaten mit irgendwelchen Bezeichnungen dran. Wie sich dann rausstellte, gab es damals noch auf irgendeinem Debitel-Server, glaube ich, die Datenbank oder eine Datei der deutschen Caches mit Koordinaten. Mhm. Und als uns dann unser Interesse geweckt war, weil um was geht's hier eigentlich, was machen die da, sind wir eben auf geocaching.com gekommen und haben dann festgestellt, oder mein Öl hat festgestellt, das können wir auch. Dann zu Amazon E-Tracks bestellt. Damals war das Camouflage E-Tracks gerade im Angebot. Mhm. Also haben wir das Camouflage-Ding bestellt und nicht das Gelbe. Genau, und das am nächsten Wochenende wollten wir das dann mal testen. Ja. Haben uns da mal so die Caches runtergeladen, die wir da so in unserer Ecke gefunden hatten. Natürlich noch mit Ausdruck und allem drum und dran. Vorstellung war natürlich die, wir E-Tracks anschalten, bei null Dose zu unseren Füßen, so wird das laufen. Deswegen haben wir uns auch überhaupt nicht für irgendwelche Hints interessiert. Wir haben keine Logs gelesen, brauche ja keinen Mensch. Ja, klar, überflüssig. Ja, und so irrten wir dann bestimmt anderthalb Stunden durch diesen Wald. Die Dose haben wir nie gefunden. Ein Hin und ein Her. Null war ständig und überall natürlich. Gell? Wir waren völlig überfordert. Wir wussten ja auch gar nicht, was wir suchen. Und das hatte uns dann sehr stark an die Jungs aus Belgien erinnert, die ja auch ihr... Ja, das Selbstbewusstsein ist grandios, aber was dann hinten rauskommt, ist immer nicht so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Genau, und daher war der Name dann mit den Schulzes da ganz passend und ja, hat sich dann auch bewährt. Also ihr seid bestimmt die wenigen oder einer der wenigen, die über Leuchttürme zum Cashen gekommen sind. Ja. Das ist schon ziemlich cool, ja, das muss ich sagen. Das war eine ganz andere Variante. Mhm. Was haben wir denn noch? Wie lange seid ihr dabei jetzt genau? Was habt ihr eben gesagt? August 2005. Das ist länger als du, ne? Ja, ich habe 2007 erst angefangen. Oh, das ist eher unser Benjamin heute. Ja, ja. 2005, das ist, wie viele Founds habt ihr jetzt übernommen? 3200, glaube ich, so die Größenordnung. Hast du die Statistik da eigentlich mal gefunden? Ja, habe ich jetzt aufgerufen. Ich habe das Gefühl, mein 3224 Funde. Ja, okay. Achso, den Link kannst du mir gar nicht schicken. Das war ja ein Bild. Nee, das war eine Datei. HTML-Datei. Ja, ich mache das einfach mal bei mir auf, dann kann ich das auch noch. Jetzt muss ich mal eben suchen. Wie gesagt, unsere Hörer sind da auch Schmerzen gewohnt. Also wollen wir das jetzt nicht. Das hatte ich mir noch zur Seite gelegt. Ich habe gedacht, Mensch, das brauchst du ja für einen Podcast. Guck mal an, siehst du? Jetzt müsste er das nur noch anzeigen. Jetzt sagt er, das ist hier externe Inhalte. Hier eine freie Zone. Das hätte ich auch vorher machen können. Super, jetzt habe ich das Ding hier, nicht als HTML-Datei. Du musst unten draufklicken auf die HTML-Datei. Ich habe den Anhang. Ach, da ist er, ja. Marco, mach mal eben weiter. Ich muss das hier mal eben so. Ist aber gerade interessant, dir zuzugucken. Ja, ja, Stressgerät. Das sieht spannend aus. Ja. In Stress, das dauert noch ein bisschen. Oder? Das kann noch dauern, glaube ich. Jetzt. Jetzt ja. Ja, obwohl, wenn ich jetzt so gucke, jetzt ist natürlich, müssen wir ein bisschen beschreiben, weil das ja keiner, guck mal, jetzt hat er Malware erkannt, was ist denn das für ein Schwachkopf, also ich hasse Windows 8, sorry, aber es ist einfach, es bleibt so, Windows 8 muss ich nochmal hier irgendwann wieder entfernen, das begeistert mich einfach wenig, so das Ding kann zu, so ganz gerade geht die Linie nicht hoch, man sieht so 2005 bis 2007, Mitte des Jahres, da geht er noch so ziemlich gleichmäßig hoch. Ja. Dann gibt es mal so eine richtige Delle nach oben bis 2009, nicht ganz. Ja, man sieht ja auch, 2008 haben wir definitiv am meisten überhaupt gecached. Ja. Niemals. Da geht es ziemlich fast senkrecht hier. Mhm. Ja, das stimmt. Und jetzt ist wieder so ein kleiner Knick. Mhm. Aber insgesamt relativ gleichmäßig noch. Also da gibt es wesentlich wildere. Ja, aber die letzten zwei Monate hier, ne, mit 8, nee, wie viel? 11? Im November und 12 im Dezember. Ja, im Dezember sind noch ein paar dazugekommen jetzt, die letzten Tage. Genau. Also das sind noch 13, glaube ich, dazugekommen. Ach, hier in Hamburg wieder Powercaching gemacht. Nein, auf unserer Fahrt. Juhu. Ach so. Ja, ja, es waren dann noch so ein paar Landkreise. Wollte ich gerade sagen, wie viel fehlen denn? Das sehen wir ja gleich noch hier. Was haben wir da noch so? Meilenstein? Oh mein Gott, in 100er Abständen? Ja, das ist aber auch eine Standardeinstellung gewesen von dem Ding wahrscheinlich. Das weiß ich gar nicht, wie GSAK das macht. Das kann sein, ja. Ja, kann es haben. Ist da was bei, was man kennen muss? Das große Osterhasentreffen, Edition 2011. Das hört sich cool an, das Event. Ja, doch. Möchten unsere Zuhörer wissen, was das ist? Man weiß es nicht. Ich muss mal ab und zu so einmal im Chat rüberschalten. Ich hoffe, wir haben jetzt soundmäßig alle etwa auf einer Höhe. Guck mal, die fliegen alle immer mal raus aus diesem Chat und wieder rein. Aber wie gesagt, also wenn, das muss ich auch, ich muss einfach zwischendurch das, weil wir jetzt neu mit diesem Chat arbeiten. Wenn ihr zu oft rausfliegt und das sehr instabil ist, dann kann ich euch echt nur empfehlen, Client zu installieren. Mehr kann ich da im Moment leider nicht zu raten. Sound in Klammern Y, das bedeutet vermutlich, dass der gut ist. Sound yes. Ja, okay, ich mach Sound okay, alles klar, dann lassen wir das jetzt einfach mal so. Für live reicht es und den Rest kann ich per Hand nachträglich irgendwann mal machen. So, hier wollen wir mal gucken. Durchschnittliche Entfernung 152, da hätte ich mehr gerechnet. Ja, wir cachen ja auch viel in unserer eigenen Umgebung. Die weiten Strecken sind ja nicht so viele dann. Ja, aber ihr fahrt auch tierisch viel durch die Gegend. Ja, aber guck mal, die oberste Zeile, das sind 800 Caches in unter 10 Kilometer. Das reißt den Schnitt natürlich runter. Das ist wirklich viel, ja, das stimmt. Und keiner über 1000. Ja. Fliegt ihr nie in Urlaub? Nö. Das ist echt selten. Also kein über 1000 Kilometer ist wirklich selten. Ja, wir cachen das Gebiet, das wir abcachen, eben ordentlich ab, so. Die Dichte ist damit höher. Wird gekämmt. Genau. Nee, das ist oh, aber Typen sind es nicht. Wie viele sind das? 3, 6, 9, 12 verschiedene Typen. Immerhin ein Location lässt dabei. Zwei Situs, genau. Das klingt so ein bisschen nach Statistik. Ich muss mal dazu sagen, wir sind ja bei der Hörsuppe da jetzt auch irgendwie drin. Falls irgendwer zuhört, der keine Ahnung von Geocachen hat, nein, ihr seid hier nicht bei den Außerirdischen. Aber da müsst ihr euch echt erst über Geocachen informieren, bevor ihr jetzt wisst, worüber wir sprechen. Sonst ist das viel zu kompliziert, das jetzt alles zu erklären. Der Locationless war die gelbe Telefonzelle natürlich noch, was der Klassiker noch war. Ja, ich habe den oben am Himmel da gemacht, die kreisende Earth Station. Die konntest du auch mal als Locationless machen. Du hörst dich schwäbisch an. Ja, ist jetzt, glaube ich, nicht so überraschend, wenn hier schon zwei Schwaben vor uns sitzen. Dann wollen wir gucken. Oh, naja gut, das ist aber klar, Aufgabenschwierigkeit. Ja. Auf 5er ist nicht so. Nö, wir klettern nicht auf Bäume oder irgendwo anders hoch. Von daher. So Boot-Caches oder so, das ist ja, dann gut, dann ist so auch, dann ist eingeschränkt. Ja. Ja, keine Frage. Nee. Funde nach Besitzer. Oi. Boah, das ist aber echt mal gestreut. Ja, ich sehe es auch gerade. Besterix mit 49. Mhm. Boah, das ist, Ich glaube, bei mir hat der erste 143 oder so. Ja, das kommt daher, dass es, wenn du weiter runter scrollst, nachher auch keinen Powertrail finden wirst. Und deswegen ja, okay, genau. Klar. Ja, das verteilt ja sich das aus. Wirklich auf echte Caches. Ach, JA 849 ist auch drin. Echte ja. Cache, das ist auch schön umschrieben. Genau. Genau. 18 Masato und Kiki ist ja jetzt auch eher ungewöhnlich. Ja, wir sind öfter in Lübeck. Ja, so. Klar. Das merkt man dann doch, ja, weil es ja für Schwaben dann doch. Ja, doch ein paar Namen kenne ich da ja auch drin. Es sind ja durchaus auch mal bekannt inzwischen. Oh, Skandinavien. Ihr habt Skandinavien noch nicht gemacht? Ja, das ist merkwürdig. Wir waren früher ganz oft in Skandinavien, aber seit wir cachen irgendwie nicht mehr. Ne? Nee, irgendwie. Auch nicht mal hier die Inseln. Hier wart ihr da nicht auch? Da waren wir auch schon, aber das war noch in so einem Leben vor dem Cachen. Genau. Es gab ein Leben vor dem Cachen. Aber noch vor dem Cachen. Da sind wir auch schon gereist. Faröer-Inseln? Nee, nee. Sind die rot? Nee, das sieht nur so aus hier, das täuscht. Das ist ja geschickt, die sehen aus, als wenn die bekischt worden wären. Da haben wir alles angefärbt. Italien fehlt auch noch. Ja. Ja, das Süden fehlt uns eh noch ein bisschen. Also wir sind noch nicht über Zürich rausgekommen, glaube ich, im Süden. Bin ich euch bald voraus. Mir fehlt zwar Frankreich und alles. Nee, Frankreich nicht. Schweiz fehlt mir auch noch. Aber Italien machen wir im Februar, geht's nach Sizilien. Da gibt es allerdings auch nicht so schrecklich viele. Aber Skandinavien, da war ich jetzt überrascht. Ja, da hätte ich. Ja gut, wenn es vor dem Cachen war, klar. Polen, Tschechien, das sind die üblichen Verdächtigen halt. Ne? Gut, Spanien, Portugal. Da müsst ihr ja wohl noch mal ran. Ja, ist ein längeres da müssen Stück. Wir noch mal ran, ja. Und nicht mal die Insel hier? Eine? Nee, auch nichts. Ne? Nee. Nur so Zentraleuropa. Oh, hier, guck mal, die Insel habe ich schon. Da bin ich ganz stolz drauf. Bringt aber nichts, weil es Portugal. Was ist das denn hier unten? Die habt ihr noch nicht gemacht, Landshut? Doch. Die sind alle in Baden-Württemberg. Sonst wären sie weiß. Markiert. Die sind doch weiß, oder nicht? Ach, nee, nein. Die sind, also hellgelb. Sind die hier gelb auf der Karte? Ja. Die wirklich Weißen kommen jetzt in Bayern. Genau, da siehst du jetzt den Unterschied. Boah, das ist aber schwer zu erkennen. Also ich habe die Landkreise bei mir gar nicht eingebaut, deswegen sehe ich das heute auch zum ersten Mal. Dann nimm doch die Deutschlandkarte, da hast du vielleicht eine bessere Übersicht. Ja, aber hier sieht jetzt, wo ich es gesagt habe, sieht man es auch, ja. Guck mal hier, das ist ja auch süß hier. Ich habe dir schon ganz viele gemacht und eine in der Mitte eingekreist. Naja. Ja, die nächste Karte von Deutschland sieht gut aus. So genau. Ja. Da. Alle Landkreise im Überblick. Wobei wir sagen müssen, dass dieser obere Haufen mittlerweile auch weg ist. Den haben wir jetzt auf der Hochfahrt erledigt. Dieser hier? Ja. Achso, für die Hörer, ja. Wird schwer zu beschreiben. So in der Mitte von Deutschland sind so vier Landkreise noch frei. Nordbayern, Südthüringen haben wir jetzt auf der Hochfahrt. Genau. Es sind jetzt nur noch Landkreise in Bayern übrig. Genau. Also nur noch die paar Bayern. Hier. Ja. Das sind doch nur drei oder was? Nee, es müssen insgesamt. Ach so, wenn du reingehst, sind es mehr oder was? Ja, es sind insgesamt zwölf, glaube ich, die nur übrig sind. 12 Landkreise in ganz Deutschland, das ist aber wenig. Hat die überhaupt schon einer fertig? Ja, es gibt ein paar, die haben das schon. Ah. Aber die machen das meistens auch professioneller als wir. Also wir sind jetzt bestimmt schon 5 Jahre, schätze ich mal, dran, immer wieder Landkreise ja, zu. Kann ja, immer wenn wir von A nach B reisen, dann werden die Umwege ein bisschen größer. Ja, ich kann mich erinnern, an diese komischen kleinen Schlenker. Ja. Ja, man sieht ja auch, wo ihr am meisten seid. Hier, wenn ich das sehe, hier oben Ostsee sehr gerne, hier so Richtung Schwaigertland da oben. Na gut, zu Hause erkennt man sowieso. Ja. Ruhrpott aber auch so ein bisschen öfter. Ja. Und was das? Leipzig, oder? Leipzig. Ah, ja. Okay, von Leipzig. Letzten Jahren. Genau. Ja, klar, durch das Event und so kommt da natürlich auch was zusammen. Gut, Berlin ist auch klar. Ah, hier unten auch nochmal, ja. München und Murnau. Murnau waren wir schon öfter. Genau, Murnau Richtung Garmisch-Partenkirchen. Ah, guck mal, was man alles rauskriegen kann über die Statistik. Ja, jetzt, und das Fiese ist, wir können die sehen und unsere Zuhörer nicht heute. Ah, Hamburg, ja, wer kennt's nicht? 44 Funde. Ganz schön viel eigentlich, wenn man nicht von hier kommt. Ach, da sind die auch nochmal alle eins. Ja, mein gut, und dann gibt es noch alle Länder. Und also, es wird ein bisschen übertrieben. Frankreich. Ja, man sieht, wir sind öfter im Elsass. Alle Felder angeklickt, ne? Genau. Genau, wir haben alles angeklickt, was geht in diesem. Ja, sieht man, Elsass, klar, ist ja auch nur wirklich hier am Rand. Na gut, was soll ich sagen? Wir haben Frankreich auch eingefärbt. Heike ist damals mit der Bustour in Köln. Statistik pur sozusagen. Stimmt, ja. Oh mein Gott, was ist das? Ach, Schweiz. Das sieht ja süß aus, wie mit Schokolade überzogen, nur die oberen im Norden gemacht hier. Ach, die haben sogar mehrere, Regionen sind das hier. Also, Kantone. War erstaunlich, ich lerne immer mehr über GSAK-Statistik dazu. Man sieht doch einige, ich muss auch mal gucken, ob der Chat noch nicht weggeschlafen ist. Statistik-Cacher vor dem Herrn, ja, ganz bestimmt. Absolut, Tag mit den meisten Funden, 16. Oh, guck mal, wer hier alles das ist so Schwabenländle. Klasse, also konsequent die Power Trails vermieden. Ja, ja, kann man auch nur sympathisch finden. 3.224 Funde. In 5, 6, 7 Jahren? Na, jetzt ja fast 8. Ist eher gemütlich. Ja, das ist wenig. Ja, diese Aufzeichnung hier pro Tag, das ist alles mal ja hübsch. Aber vergangene 365 Tage, das sagt eher schon was. 392 Tage, 392 Funde, das ist echt nix. Da geht noch was, ja. Ja, das, das ist... Wenn der Schnitt über einem pro Tag bleibt, dann passt es ja noch im Jahr, oder? Ja. Das kommt auf die Ansprüche an, ja. Das kann auch weniger sein. Also ich glaube auch, also das ist ja... Ich überlege nur gerade, ich glaube, ich habe dieses Jahr knapp 300 Cash-Tage schon. Ach so. Ja. Aber auch nicht mehr so viel gefunden. Das lässt man du hast ja auch ständig Urlaub. Frei. Frei, weil ich es verdient habe. Ja, so sieht es aus. 17 Tage aufeinanderfolgend mit Funden. Ja, das seid ihr auch. Ihr seid echt so ein Mainstream weniger. Ihr haltet euch aus diesen ganzen Statistikballereien raus. Das komplett. Merkt, das merkt man, ja. Aber das 16 so. Landkreise an einem Tag? Nee. Nee, mit den meisten Funden. Ja doch, doch 16 Landkreise an einem Tag. Nee, warte, ich bin schon ein bisschen weiter. Das habe ich aber auch schon mal fast geschafft, als ich nach Ulm gefahren bin. Habe ich einfach auf der Fahrt alle halbe Stunde irgendwo angehalten. Nicht über Landkreise habe ich damals noch nicht nachgedacht, sondern einfach als Pause. Ne? Ja. Nee, auch als Pause. So macht das Spaß, den Reisetag sozusagen als Urlaubstag zu nutzen. Mhm. Meiste Funde 16 an einem Tag, das ist ja auch nichts. Mhm. Das waren die Landkreise, die genau. da unten kommen. Da kann man gar nicht auf die Kacke hauen. Da haben wir es echt krachen lassen. 97 in einem Monat, das ist ja, da hau dir ja richtig was weg hier. Gefallen tut mir ja die momentane Strähne ein. Am 25.12. Na gut, da wird natürlich ein bisschen nachgelockt. Die meisten Bundesländer an einem Tag 4. Na, da komme ich glaube ich auch in etwa nur hin. So viel mehr habe ich da auch nicht. Schnellsten 100. Ja, also alles wirklich, man sieht, dass man sich mehr auf die Caches konzentriert als auf die Anzahl. Eindeutig, das ist gar keine Frage. Mhm. Tag der größten Entfernung, 812 Kilometer. Dafür, dass keiner über 1000 Kilometer ist, ist das allerdings dann schon echt wieder... ja, wobei die Statistik ein bisschen ungeschickt ist. Die misst ja quasi vom ersten Cache die Strecke zwischen den Caches. Also nicht die Luftlinie, sondern den ja. Weg. Ja, dann, okay. Wenn man die Autobahn ein bisschen fährt, dann... Stimmt. Kriegt man das schon irgendwie zusammen. Am weitesten entfernt, was ist das? England. Ah, ja, das ist Grinstead, ja. Nördlichster in der, was ist das? Dänemark. Dänemark, ja. Ja. Und da ist ja bestimmt auch bald mal Skandinavien wieder dran. Mm, steht eigentlich auf der Liste, ja. Zürich, ja, die Liste. Die Listen, von, ja, die Urlaubslisten. Du meinst diese Tapetenrollen. Ja, die genau. Ja, die habe ich auch irgendwo. Weißwasser Nordwest ist der östlichste. Da ist natürlich noch was drin. Ja, auch im Süden ist noch was drin, weil Zürich ist... Von uns eigentlich nicht sehr weit weg, nee. Da könnten wir schon noch ein ganz Stück südlicher kommen. Der westlichste ist in Deutschland? Der östlichste ist in Deutschland? Ist Polen nicht? Also wir waren in Polen, aber diese polnische Ecke Grenze. Unten da unten in, okay. In Bayern. Richtung Görlitz ist es da unten raus. Ja, genau. Mhm. Die geht noch ein ganzes Stück weiter Stimmt. östlich. Da kann man sich echt verschätzen. Ne? Wir sind ja letztes Jahr durch ganz Skandinavien gefahren, haben extra diesen östlichen Europas gemacht. Ja. Der da ja fast schon in Russland liegt. Ja, scheiß was. Der auf der, wie heißt die Insel? Zypern. Der ist, die sind östlicher. Es hat sich nicht gelohnt. Obwohl doch, von der Optik hat es sich gelohnt. Ja, doch. Kann man hinfahren. So, was haben wir noch? Neuesten gefunden, den Cache Kerzenschein und Weihnachtszauber. Auch der hört sich ja schön an. Ja, ist auch ein Event. Das ist jetzt wieder typisch für uns. Genau. First Germany. Ja gut, den kennen mittlerweile alle. Ja, der Rest. Anzahl Wörter. Durchschnitt 35. Oh, ja, wir sind eher nicht so. Psst. Ja. Ich glaube, ich habe 36. Aha. Ich will gerade mal gucken. Also das interessiert mich ja auch immer mal, weil so über Loks ist ja nun eins der meistdiskutiertesten Dinge. Ne? Also ich finde ja, man kann seine Begeisterung auch durchaus in einem Satz ausdrücken. Jetzt finde ich gar nicht wieder zurück hier. Ah, hier. Ja. Also, ja. Kürzeste, er hat 4 Wörter. Das lesen wir jetzt nicht vor, das wäre jetzt fies. Von unserem Fragebogen sind wir auch so völlig weggekommen, aber ist egal, jetzt müssen wir mal hier. Was ist das denn? Attention au loup. Merci, ach so, war mir. Ja, in Frankreich sind wir nicht so. Ich wollte gerade sagen, Französisch hätte ich mich wahrscheinlich auch eher kurz gehalten. Nein, wir haben da 3 Standard-Logs in Frankreich, es gibt auch längere. Ah, okay. Oh, irgendwie die können wir lästern. Ich glaube, die hören uns wirklich jetzt nicht auch noch zu. Das würde mich jetzt schon sehr wundern. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie viel. Weil, also wie gesagt, das mit den Loks interessiert mich, weil das im Moment einfach auch sehr ähnlich ist. Guck mal, ich habe einen Durchschnitt von 33. Ja, also, das ist auch nicht so dolle. Wir scheinen da, obwohl mein kürzester hat immerhin ein Wort. Oh. Ja, das hieß auch Found. Den fand ich auch so scheiße. So, was haben wir denn noch so schön? Versteckte Caches, 24. Das ist ja nicht so wenig. Oh, die sind ganz gut. Wo ist denn das Cache-Karma? 1,93. Das war, glaube ich, ganz schön hoch, soweit ich weiß, ne? Ja. Ganz ordentlich. Stuttgarter Hutzlement. Ja, da kann ich mich, glaube ich, auch irgendwie dran erinnern, dass wir da mal waren. Mhm. Ja, da haben wir ein bisschen geführtes Cachen gemacht, das kann man ja ruhig zugeben. Ja, einige Gestriche. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, was der alles an Loks rausschmeißt hier. Ah, JR, einer der meisten Finder hier. Kein Statistik-Cacher, bleibt Statistik-Cacher. Ne? Ja, ja, sowas. Oh, aber die Kalenderstarke Statistik ist auch voll. Ja. Auch mit einzelnen Tagen teilweise. Dieses Jahr oder? Ja, ja, klar. Der 29. Februar. Ja, aber es haben jetzt auch nicht wirklich viele gefehlt. Ich meine, wenn man 2005 angefangen hat, dann. Geht von alleine, ne? War bei mir auch so. War einfach das meiste tatsächlich dicht. Der 15. Dezember war mir der Einzige, der komischerweise lang gefehlt hat. Aber sonst erledigt sich das von alleine, sehe ich auch so. Funde nach Monat. Ja. Nein, 29. Februar habt ihr bestimmt nur wegen der Plakette gemacht, oder? Na sicher doch. Ach, gab es auch wieder so ein Souvenir? Ja, klar, so ein Souvenir. Ja, habe ich nie gekriegt, habe ich nicht gemacht, ich hatte die vorher schon. Man. Aber mir fehlen auch Souvenire, also schäme ich mich ja auch für. Aber oh, Platzierungsmonat. Der ist noch nicht voll. Ach so, der geht auch zurück bis 2000, ja, okay. Was haben wir noch so? Dafür gesehen ist das aber auch schon ziemlich gut gefüllt. Wie? Die Matrix hat aber, ganz schöne Löcher. Die hat kräftige Löcher. Mann, erstaunlich. Mhm. Noch kein 5-5er? Mhm. 5,5, wir gehen heute Abend nochmal in den Hafen, glaube ich. Da gibt es ja so einen Nachtgesch, der genau das hat. Wobei mir gerade einfällt, denkst du an Termine machen, ne? Ja. Ja. Wir wollen, vielleicht haben wir demnächst mal einen Owner hier oder einen Mit-Owner von so einem ja, sehr aufwendigen, besonderen Cash, dass wir mal uns drüber unterhalten können, was das eigentlich bedeutet. Ich glaube, das dürfte auch viele Hörer interessieren. Ab und zu, was Hörer interessieren, kann ich ab und zu mal zum Chat zurückschalten. Heute sehen wir so nicht so viel von Chat. Frohes Neues, auch nach Buxtehude. Jetzt gibt's Essen. Der verlässt uns wegen Essen. Ist unglaublich. Tja. Letztes Jahr haben wir jetzt 2000, was? Klugscheißer-Modus? JR hat uns verlassen. Siehst du das bestimmt, als ich gesagt habe, dass er Statistik-Cacher ist. Ja. Na gut. Da sprechen wir daheim nochmal drüber. Meinst du, kriegt nächstes Mal nicht zu essen, ne? So sieht's aus. Dann ist er aufgeschmissen, das glaube ich auch. Funde nach Versteckdatum. Ah, das habe ich auch voll. Das wusste ich auch nicht, bis es so eine Challenge gab, die das verlangte. Genau, das ist wirklich zufällig passiert. Da gab es keine bewussten. Ja, also das wäre mir auch zu auffällig, vorher rauszusuchen. Also hört es dann auch mal auf irgendwann. Erster Cache eines Landes gibt es auch. Okay, das muss ich anschalten. Das muss ich mal aufschreiben, glaube ich. Hier. Oh, ich wusste nicht. Moment. Geht da weiter? Nur dadurch, dass wir jetzt durchgehen, kommen unsere Gäste kaum zu Wort. Danach müssen wir die nur noch reden lassen. Naja, ist der erste. Machen wir mal anders. Genau. Ja. Alles wird anders. Wir haben auch gesagt, wir machen auch keinen Jahresrückblick. Das haben so viele gemacht. Wir machen einen. Wir schauen nach vorne. Wir machen nachher einen Jahresausblick. Das ist viel besser. Was ist denn MD Caching Point? Da denke ich jetzt gar nicht drüber nach. Da geht es bestimmt wieder um. Ja, irgendwie toll, T5 und irgendwie. Genau, da gehören dann noch die Einstufungen dazu. Oh Gott, nee. Was ist das denn? Das ist die Verteilung in der Cache-Funde. Geil, ist das denn? Ich fasse es so nicht. Wir haben jetzt so eine Deutschlandkarte, die so aussieht, da hätte ein Vogel rauf Durchfall gehabt. So lauter rote Punkte und. Heatmap nennt sich das. Das ist da unten, da wird es heller, wo es brennt. Da ist ein Da machen sie am meisten. Jetzt verstehe ich es auch. Ja. Ja, Hamburg ist ganz hell, siehst du. Das ist auch vernünftig so. Hier ist auch. Gut, ist das gleiche jetzt in einer anderen Karte, das ist ein bisschen länger. Ich muss das unbedingt auch nochmal ausprobieren, was alles gibt. Das habe ich lange nicht mehr geguckt. Dieses Makro wird ja auch mal weiterentwickelt. Das ist also es gibt ja Plugins dafür. Teilweise sind es, glaube ich, auch Plugins, die man da hinzufügen kann. Boah, dieses Makro ist aber wirklich. Ich glaube, das möchte auch keiner von Anfang nochmal machen. Also, was haben wir hier noch versteckt? Das geht ja gleich noch weiter mit Caches, welche mit allen Buchstaben des Alphabetes starten. Nee, ne? Selbst dafür gibt es eine Statistik. Also da gehen wir jetzt auch mal drüber weg. Weil das wird ja echt also absurd langsam. Da steht mit den meisten Favoritenpunkten Lego eine. Und ich habe den nicht gemacht. Du hast ihn nicht gemacht? Nee. Ich hab, den legendären? Ja. wenn ich jetzt nicht zu dem Event gegangen wäre und vor Ort festgestellt hätte, dass das Event gar nicht dort stattfindet, sondern dass immer das gleiche Listing ein Jahr lang ist und das Event an meinem Hotel stattfindet, wo ich losgegangen bin, hätte ich auch nicht so viel Zeit verbraten, dass ich den, haben mir alle empfohlen und ich habe ihn tatsächlich, ich muss nochmal nach Berlin. Auf jeden Fall. Voss Margarite ist schon auf dem zweiten Platz dann. Jetzt in unseren Hunden natürlich nur. Ja, aber was ich trotzdem sehe, ist, dass Lego tatsächlich, so schön der sein mag, mehr Favoritenpunkte hat als Voss Margarine. Ja, ist doch klar, ja, klar. Das ist ein Tradi. Der hat wahrscheinlich auch mehr Funde. Ich glaube, der hat über 5000 Funde oder sowas. Ja, aber das erschreckt mich dann immer. Das lässt mich so ein bisschen immer an den, ich muss gerade mal gucken, ob wir überhaupt aufnehmen. Das lässt mich manchmal so ein bisschen an diesen ganzen Statistiken zweifeln, weil, sorry, also Lego kann so gut sein, wie er will, aber Voss Margarine ist ja nur vom Aufwand her schon. Ja, aber es ist ein Multi und der wird nicht so oft besucht. Lego liegt halt schon an so einem touristischen Ort. Genau, da kommt so jeder dran vorbei. Klar. Na gut, haben wir mal einen kurzen Ausflug gemacht. Kurz ist gut. Ob der Chat noch was ist. Genau. Schon alle eingeschlafen. Kurz war völlig abgedriftet. Sepp und Bertha sind auch da. Mensch. Oh, hi. Gut, was jetzt gar nicht rauskam in der Statistik gerade, wie viele Events wir waren, weil Eventgänger sind natürlich auch sehr starke. Ja, das habe ich ja auch schon mal gesehen. Weißt du auswendig, wie viel das etwa ist? Nee, keine Ahnung, aber das war schon zu Beginn unseres Cachens. Da sind wir zwei Wochen gecachen gewesen, waren dann beim Cacher-Stammtisch Baden-Württemberg. So was gab es damals noch. Ja, damals konnte man noch, ja. Genau, alle Baden-Württemberg-Cacher haben sich in einem Ort getroffen. Das wäre heute definitiv nicht möglich. Das war möglich. Kann ich mir vorstellen, was da heute abgehen würde. Ja, ja, das glaube ich sofort. Ach, guck mal, Sepp und Bertha sind auch dabei. Ihr dürft ja nicht, aber ich darf ja fies sein. Nur zu. Die haben übrigens auch so ein Auto wie ihr, Sepp und Bertha, aber das hat sogar funktioniert bis hier. Ja, jetzt haben wir uns so über Twitter zurückgehalten, jetzt kommst du daher. Ja, das musste ich einfach mal haben. Nein, das Auto war ja okay. Wir sind ja froh, dass die mit dieser Riesenkiste hier war. Das macht ja Spaß gemacht da hinten. Also zum Mitfahren ist das Auto grandios. Also sitzt du hinten wirklich gemütlich, hast einen guten Ausblick rundherum. Alle anderen fahren zur Seite, wenn du mit diesem Riesending ankommst. Das ging schon ganz gut. Und während wir mitfuhren, funktionierte Lenkung und Bremse und so ja auch alles. Kleiner Stich. Ja, über Lenkung und Bremse können wir uns auch nicht beklagen. Ja, also von daher. Zu anderen Dingen sagen wir jetzt mal nichts. Vielleicht haben sie ja jetzt haben sie jetzt das alles überarbeitet. Ihr habt halt ein neues Modell, ein heiles. Ja gut, naja, also. Wollen wir uns jetzt hier nicht, dass sie noch verärgert sind. 150 Events? Ja. 140 und 7 Mega-Events? Boah. Ja, so läppert sich zusammen. Das ist viel. Guck mal, Sepp und Bernhard sind ganz erschreckt. Die schreibt, das ist bestimmt auf die Events bezogen. Bestimmt, ganz sicher auf die Events, ja. Aber gut, wir haben jetzt auch lauter Hinzieher. Also wer jetzt in Berlin an Legostein geht, ich sag das mal aus dem Chat, das ist Nano hinten links am Bein. Rechts. Ja, steht hinten links. Nee, hinten rechts. Ach, meinst du, das war Bertha? Ja, gut, ich kenne ihr Neutierungs. Die wollten, glaube ich, wo wollten sie hin? In die Fjorde wollten sie fahren und gelandet sind sie, ja, jedenfalls nicht in den Fjorden. So, wir kommen mal zu den Fragen jetzt hier langsam zurück. Ne? Sonst kommen wir ja völlig von der Rolle. Was beruflich? Was macht ihr beruflich? Grobe Richtung. Ja, IT. Ja, sag's nicht genauer, sonst hast du einen schlechten Ruf. Okay, also gut, dann bleibst du da. Beruf ist auch nicht so wichtig. Das Alter lassen wir auch mal in uns vor. Die beiden sind jung geblieben. Genau. Wie viele Caches gefunden und gelegt haben wir auch gerade durch. Haben wir den ersten gefundenen Cache? Ja, habt ihr den Namen dazu gesagt? Den ersten gefundenen? Ja. Also, wie gesagt, wir haben die ersten zwei nicht gefunden. Den ersten gefundenen. Genau. Na gut, können sagen, was wir nicht gefunden haben. Nehmen wir beide. Welches war der erste nicht gefundene? Der hieß, glaube ich, Butterfly. Genau. Habt ihr den später noch gemacht? Ja, haben wir später noch gemacht. Und zu doof zum Finden, oder? Zu doof zum Finden, ja, okay. Eindeutig. Geht mir heute auch immer noch so. Und der erste gefundene? Ach, jetzt sehe ich fragende Gesichter. Der Name, weiß noch, wo er lag, aber wie der hieß, keine Ahnung. Der ist aber, glaube ich, weg in der Zwischenzeit. Ich höre gerade, jetzt sie bestehen darauf, dass es am linken Bein war. Kommt bestimmt auch auf welche Sicht man darauf guckt. Ja, von hinten halt, ne? Also von hinten. Rechts. Ja. So, was haben wir noch so Schönes? Oh, jetzt fängt Marco, macht mal weiter. Jetzt muss ich mal eben mal kurz was anderes machen. Ich versuche mich hier gerade in Eichhorn zurechtzufinden. Wo hast du denn diese Bewertung da entdeckt. Bei iTunes, wenn du nach D-Buddy suchst, findest du unter anderem die schweigende Mehrheit. Ja, das habe ich schon gefunden, danke. Und da stehen auch irgendwo dann die Bewertungen. Frage mich jetzt nicht so auswendig. Ich kenne iTunes ja auch nicht. Ich benutze diese hochwertigen Apple-Geräte, die nicht chatten können, benutze ich ja nicht. Ja, ich habe sowas inzwischen auch nicht mehr. Ich habe die alle wieder veräußert. Oh. Und kenne mich inzwischen mit iTunes, muss ich sagen, gar nicht mehr aus. Da hast du bestimmt Großes verpasst. Ja, jetzt kriege ich bestimmt ganz doll auf den Deckel, weil das ja alles so einfach zu bedienen ist. Die stehen mit Mistforken draußen schon vor der Tür, wenn du sagst, du hast die Apple-Sachen verkauft. Ist denn eure Homezone heinzelfrei? Nein, natürlich nicht. Auf keinen Fall. Das war sie wahrscheinlich noch nie wirklich. Und glaube, Zündzelt geht es längst nicht mehr. Bei 3000 Pounds. Wir müssen jetzt mal ganz kurze Pause machen. Nein, Pause nicht, aber wir müssen mal was öffnen. Wir haben nämlich noch was bekommen. Da habe ich auch selten blöd aus der Wäsche geguckt. Ich hatte ein Paket erwartet. Und es kam, nee, ich hatte keins erwartet. Es kam eins. Also ich habe jetzt zum Aufmachen. Als Kescher hat man doch irgendwo ein Leatherman. Wir haben zwei Becher bekommen. Ich hatte auf Twitter mal die Fresse wieder zu groß offen. Irgendwer hatte, ne? Darf ich das erwähnen? Ich erwähne das lieber nicht. Ich weiß ja nicht, ob ihr das recht ist. Ach doch, hatten wir öffentlich drüber getwittert. Miss Suya hatte irgendwie Schokocrossis, wollte sie machen. War sich wohl nicht sicher. Und ich habe geschrieben, dann schick mir mal. Und wie man sieht, haben wir jetzt handgemachte Schokocrossis aus dem Bäcker. Das ist prompte Lieferung. Ich stelle die jetzt mal hier hin. Die macht ihr jetzt mal auf. Ischa ist auch gut. Ischa schreibt gerade, wenn die Homezone heinzelfrei kriegen wollte, selbst mit T5-Ignor müsste ich, glaube ich, umziehen. Ja, genau. Das ist in Hamburg auch durchaus der Normalfall. Also wenn ihr jetzt was hört, dann ist das Knuspern. Die dürft ihr ausnahmsweise auch vom Mikro essen. Die haben wir gekriegt als Geschenk. Und ich habe gesagt, wir werden das hören lassen, dass wir die gekriegt haben. Ich habe sie auch noch nicht probiert. Ich habe eisern durchgehalten und auf euch gewartet. Lecker. Ich fand das ja so cool. Ich gestehe auch, also ich stehe auf solche Geschenksachen. Also ich könnte hier jede Woche irgendwas auspacken. Irgendwie ist das meins. So. Jetzt, ich knusper jetzt einmal hier rein, das muss sein. Die sind gut, die passen auch zu den Vanillekipferln. So, bleibt aber, es ist das Einzige, was ich reinschmatze, keine Sorge. Ich muss mal eben Papier entsorgen. Wir sind heute auch wieder sehr orientiert und straight. Total. Genau, aber. Ja, ach, das, wer uns hört, weiß das so. Also für unsere nächste Frage darf ich einen Tipp abgeben. Ich tippe auf Messer und Gabel. Mach mal eben, dann kann ich nochmal. Der ungewöhnlichste Teil eurer Cache-Ausrüstung. Der Löffel fehlt Löffel, noch. Genau, wir haben einen Löffel dabei. Ja. Naja, nicht umsonst haben wir nur 16 Caches maximal pro Tag, weil. Nicht umsonst schlimmer Cacher, wir müssen ja auch noch danach irgendwas tun. Und oder dazwischen. Oder dazwischen und dazu braucht es dann das Besteck natürlich häufig. Okay, und jetzt ernsthaft, habt ihr irgendein ganz ungewöhnliches Cache-Utensil, also Werkzeug dabei? Ganz ungewöhnlich? Also ich glaube, wir haben nichts Ungewöhnliches dabei, was man eben so dabei hat. Also ich bin eigentlich eher immer erstaunt, wenn wir mit anderen Leuten cachen gehen, was die dabei haben. Wie schlecht okay. Wir ausgerüstet sind und unser Rucksack ist immer schon voll. Mhm. Stimmt, okay. Da kommt nochmal die Frage, also Schukze und Schulze heißen sie nicht, sondern Schulze und Schulze und vorne mit TZ und hinten mit Z, sag mal viel weit, kennst du denn nicht das Original? Die heißen Schulze und Schulze und nur einer mit TZ, aber Schlemmerkescher stimmt, woher kommt der Name Schlemmerkescher? Das hatten wir noch nicht da drin. Ja, von unserem Blog. Ja, aber... Ja. Es hat sich ja irgendwann herauskristallisiert, dass wir eben nicht nur cachen, sondern gerne auch ein bisschen schlemmern gehen. Und das war dann daheim so eine Zettelwirtschaft, ne? Mit guten Lokalitäten, da noch hingehen und das war super. Dann haben wir gesagt, gut, packen wir alles auf den Rechner, aber dann konnten wir uns ja auch nicht auf die Datenbanken wirklich einigen und dann ist da draus. Genau, dann war die Idee, das war so, ich glaube 2008 fing das an. Mhm. Dass gerade auch so ein bisschen Hype mit Blogs und sowas war und wir beschlossen haben, machen sie einen Blog rein, das geht auch relativ gut zu handeln und wir finden das dann auch wieder und dann war der Name noch, die Namensfindung ein bisschen schwieriger. Genau, da haben wir abends dann irgendwann Brainstorming gemacht, was da so passen könnte. Genau, und dann war Schlemmercacher der passende Begriff. Ja. Wie ist denn blogmäßig eigentlich, ist das viel Zugriff? Ich kann mir immer gar nicht vorstellen, ist da viel Bewegung, ist das wie so eine Presse oder so? Schon, also erstaunlich viel, muss ich sagen. Wir hatten eigentlich wirklich das eher so als Datenbank für uns gesehen und dass wir da auch selber nochmal drüber lesen. Ja. Hatten uns nie darüber Gedanken gemacht, dass das jemand anders auch lesen würde. Mhm. Und dafür sind wir immer recht erstaunt, wie viel Zugriff da ist. Eben auch vom Feed, wie viele das abonniert haben und wie viele dann noch darüber hinaus zugreifen. Du sollst auch öfter schreiben, lese ich gerade hier. Ja, es war die letzten Monate ein bisschen. Ist einiges auf Halde und wir haben auch ein schönes Projekt jetzt im Januar. Das haben allerdings gar nicht wir gemacht, sondern quasi 82. Mhm. Ein Cacher bei uns. Der war jetzt in Brasilien im Herbst beim Ape Cache. Ah. Und will darüber bei uns berichten. Hat er ihn gefunden? Ja, hat ihn gefunden. Er hat ihn gefunden. Cool. Und er wird uns berichten, auch was genau, zu essen also, gibt, aber genau. auch wie er den Cache gefunden hat. Ah, cool. Er war auch irgendwie in Paraguay, glaube ich, und wollte ein Event machen. Und also das wollte er alles so ein bisschen zusammenschreiben. Aber ich meine, gerade Ape Cache interessiert, glaube ich, natürlich jeden. Das ja, ist ja auf jeden Frage. Fall. Es kommt auch gleich eine Frage an dich hier, wieso du Hochdeutsch kannst. Warum kann ich Hochdeutsch? Ja. Das ist eine gute Frage. Ja, eigentlich schon. Wenn man Peter hört, da hört man immer den Dialekt im Hintergrund. Ja gut, meine Mama kommt nicht aus Schwaben, vielleicht lag es daran. Ah, wo kommt ihr? Ja, das ist heute Polen, dann sind sie, das war ja noch zu Kriegszeiten, ja, so das Oma, Übliche, Opa, dann ja. So Richtung Berlin geflüchtet. Mhm. Und ich habe das Gefühl, da kommen alle her. Ja. Was haben wir denn jetzt noch hier? Die neue Frage ist da drin, deswegen war ich eben so völlig irritiert. Wir ab und zu tauschen wir auch Fragen durch, deswegen. Und da wir aber gut vorbereitet sind und schon Stunden vorher üben für das Ganze. Wie sieht es denn aus mit Datenbanken und so weiter? Nutzt ihr irgendwelche Software zum Cachen? Ja gut, GSHK haben wir gerade gesehen. Du bist viel zu weit in Pappnase. Eindeutig. Na. Doch, wir sind bei 10 und nicht bei 12. Das ist eine Lusche, egal. Also, kommst du damit nicht klar? Jetzt hier keine Steine rein. GSHK wird genutzt, auch um auf Handys, auf Geräte zu spielen, irgendwie alles. Also das ist die zentrale Datenbank. Ja, wie machst du das mit auf Handys? Also naja, ich exportiere das ins GPX und dann... Okay, aber jetzt, ja, okay. Jetzt oder mit hier GDAK direkt die Datenbank aufs Handy zu packen. Funktioniert das mittlerweile? Ja. Also packst du das nur rüber oder benutzt du das in beide Richtungen? Nein, ich pack's nur rüber. Also nur vom Rechner aufs Handy. Okay, kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich habe GDAK mal anders benutzt. Also so, dass man praktisch... dass die sich synchronisieren, das funktioniert hinten und vorne nicht. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Ja, dann ist wahrscheinlich die Datenbank am Schluss kaputt. Dann zerlegst du ganz schnell mal die GSHK-Datenbank. Ja, also ich habe nur die eine Richtung vom Rechner auf die Handys und da funktioniert es ganz gut. Und sonst Software oder nur das GSHK praktisch? Ja, auf dem Rechner nur GSHK und auf den Handys eben, wie gesagt, also wir Neon-G, also da wir Android-User sind, benutzen wir Neon-Geo oder dieses GDAK eben. Neon Geo ist Grunderfahrung gut, schlecht? Also gar nicht jetzt im Detail, sondern einfach. Ja, aber Neon Geo finde ich ganz gut, hat eine schöne Kartendarstellung, sehr, sehr übersichtlich, funktioniert auch gut. Die meisten machen ja C-Geo, deswegen frage ich so doof. Ja, gut, es ist eben free und das Neon Geo kostet, glaube ich, 3 € sowas. Okay. Und ich finde es vom Handling her ein bisschen geschickter als das andere. Vor allem nutzt es auch die API, während C-Geo ja immer noch, so meines Wissens nach, Spider ja, und tut, tut es nicht sein. Ich benutze selber nur Georg, deswegen kann ich das gar nicht mehr beurteilen. Ja gut, Georg ist ja ein bisschen totes Projekt irgendwie. Das ist also absolut tot. Das kannst du auch nur benutzen. So, ich benutze das im Prinzip nur zum Nachlesen. Sonst benutze ich immer das Montana, das ist ja alles drauf. Nur wenn ich das Bild detailliert sehen will zum Beispiel, dann brauche ich einfach ein vernünftiges Tool. Kannst du auf Montana immer noch vergessen. Die Bildanzeige ist immer noch... Ja, wenn man spontan was machen möchte irgendwo, dann bietet sich das Handy eben an und das... Funktioniert mit dem Neon Geo ganz gut. Habt ihr denn schon mal irgendwas besonders ungewöhnlich improvisiert? Aus Verzweiflung, ich fast gesagt. Improvisiert? Ja, ich habe mir mal tatsächlich, wir haben es ja nicht zu Ende gebracht, aber wir haben tatsächlich mal eine 4 Meter und eine 3 Meter Leiter mit so Spannbändern zusammengebunden, um eine Brücke hochzukommen. Wir haben es dann auch nur bis zur Hälfte geschafft, beziehungsweise Marco, weil das alles so instabil war. Aber das sowas in der Art zum Beispiel. Ja, wir hatten da keine Sicherung dabei. Ja. Okay. Nee, also sowas natürlich nicht, weil so extreme Caches machen wir nicht. Also da die Caches, die wir normalerweise machen, gehen relativ unimprovisiert. Ja, normalerweise, ja. Naja, wenn wir mit irgendjemandem mitgehen, der solche Dinge tut, dann kann ja sowas passieren. Aber wenn wir selbst cachen gehen, denke ich, dann... Nee, wirklich improvisiert haben wir nicht. Wir waren mal kurz davor, dass uns irgendjemand befreien musste aus einem Bundeswehrgelände. Das kann ich mich nur erinnern. Wieso? Ging Tür zu, oder? Ja, nee, das war bei Erfurt, waren wir cachen. Mhm. Und ich weiß auch nicht genau, unsere damalige Frau TomTom führte uns merkwürdige Wege. Das ist nicht so ungewöhnlich. Plötzlich waren wir auf so einer Panzerstraße. Mhm. Aber da haben wir uns noch keine Sorgen gemacht. Wir fuhren da durch, waren bei dem Cache und haben ihn dann, glaube ich, nicht mal gefunden, wie ich mich erinnere. Wir fuhren aber auf dem gleichen Weg wieder zurück und plötzlich war da eine Schranke. Neben den Schildern hier Munition und nichts anfassen oder so Zeug. Und hätte uns vorher auffallen können, gar keine Frage, ist es aber nicht. Ja. So, ja. Und jetzt steht man da drin und was macht man jetzt? Haben wir also mal die Polizei angerufen und haben gesagt, wir stehen hier irgendwie im... Koordinaten mal durchgegeben. Ja, mittlerweile können sie wohl da was mit anfangen, aber ja, es ist schwierig. Nee, das ist schon ein paar Jahre her. Wir wussten nicht viel damit anzufangen und haben uns dann gesagt, ja, hier Feldjäger anrufen oder irgendwie so Scherze dann. Ja gut, dann haben wir gesagt, okay, wir gucken es mal und dann war aber das so, ich nenne es mal bundeswehrmäßig, diese Schranke zugemacht mit der Kette. Also die war so elegant rumgelegt, dass wenn man sie ein bisschen verdreht hat und runterschieben konnte, die Schranke wieder aufging und dann sind wir wieder rausgefahren, haben dann gesagt, die Feldjäger. Genau, wir haben die Feldjäger wieder abbestellt, weil. Genau, das war so das. Ja, vielleicht nicht ganz so amüsant geworden. Oh, das ist ja nicht durchaus mal improvisiert. Absolut. Ja, dass ihr mit anderen improvisiert kenne, ihr habt mich ja selbst mal aus einer Röhre wieder rausgezogen. So sieht's aus, genau. Da war ich nochmal drin übrigens. Machen wir aber nachher, sonst wäre es ein Spoiler. Ja, ja. Ist auch nicht größer geworden, habe ich festgestellt. Ist also immer noch eng. Ach, die nächste Frage ersparen wir uns mal. Hast du den Eventbesuch bei 150 Stück? Wir haben durchaus, ja. Ja, passt dazu. Frage 14. Hattet ihr schon mal anderweitig außer dieser Feldjägersache Kontakt mit Polizei, Förstern und so weiter? Polizei, ne? Ja, wir waren einmal, das war auch schon relativ lange her, auf dem Aldi-Parkplatz. Ja, es war so ein Aldi-Cache, so ganz beliebt, ne? Ja, waren zu dritt, glaube ich, dort. Genau, mit Kasi. Genau. Haben gesucht und so ein älterer Herr lief auch über diesen Parkplatz. Nein, er kreiste uns ein. Genau, die Kreise wurden immer enger, das war wirklich beeindruckend. Genau, und plötzlich haben sie gesagt, was machen Sie hier eigentlich? Wir suchen eine Filmdose. Da wollen Sie also nicht direkt sagen, was sie tun, aber was sie suchen. Ja, also er wohnt dahinter diesem Parkplatz und ständig, also, und er hat jetzt das angeguckt und seine Frau hätte jetzt die Polizei gerufen. Die käme jetzt gleich. Super. Naja, die kam dann auch und dann haben wir ihm also die Filmdose gezeigt und der Polizist war auch zufrieden, den hat es eigentlich überhaupt nicht interessiert, aber diesen Rentner, der da uns er wusste, es hatte nichts mit Drogen zu tun und alles war gut. Ja, genau. Super. Das war ihm dann richtig. Ja, war aber auch eine unglückliche Location, das muss man schon sagen, dazu hin noch. Ja, ich meine, die gibt es immer mehr mittlerweile. Das ist so, also ist ja auch da, wo das auffällt, ist das blöd. Ja. Das belästigt die Leute und dann muss man. Aber wenn das noch lockst, dann kriegst du noch. Ach, ja, da kommen wir nur wieder ins. Komme ich wieder mehr ins. Umgekehrt natürlich auch toll, ne? Also wer irgendwie Drogen verstecken will, der hat immer eine Filmdose auf Tasche mit einem Logbuch. Und hat also mein Alibi und sagt, ich wollte hier eigentlich nur meinen Namen eintragen. Also ich habe tatsächlich zweimal Drogen gefunden. Das ist auch was nervt. Also tatsächlich. Einmal in Hamburg unter einer Brücke, das war in der Nähe von dem Beamtenbagger, wer das kennt, das ist auch so ein Cache. Und draußen war unter der Brücke, du gehst unter durch und da oben war so eine Ritze noch frei, wo die so praktisch federn kann, die Brücke. Und da war auf der linken Seite der Cache, wenn du reinfährst, und auf der rechten Seite hatte ich dann Spritze plus Tütchen mit weißem Pulver, alles war schön sortiert da drinnen. Ich hab's dann auch da liegen lassen, weil ich dachte mir, och, wenn dich einer sieht, dass du das da rausholst und mitnimmst zur Polizei bringst, könnten die dir das auch krumm nehmen. Aber war schon sehr seltsam. Also, und bei Blanken und Blumen unter einer Brücke habe ich auch tatsächlich Drogenpäckchen gefunden. Also es ist tatsächlich so, dass man die auch findet. Das ist dann schon sehr unangenehm. Wenn sie sich dann im falschen Moment sehen, die falschen Leute, könnten sie das auch falsch deuten und dann, glaube ich, könnte es schmerzhaft werden. Naja, hatte ich zum Glück noch gar nicht so eine Situation. Ja, ich glaube, nur mal passiert, dass wir an einer Parkbank auch eine Tupperdose fanden mit Zigaretten und dem Feuerzeug drin. Ja. Sah es so aus, als ob da irgendeiner zum Rauchen zum Spaziergang geht und dann dort den Kindern die Kippen geklaut. Rauchfreie Wohnung und neben der Parkbank deponiert alles. Ja das habe ich, also ich habe mal so Schminkzeug und sowas gefunden, da müssen wohl so kleine Mädchen, das war alles in rosa auch. Ich habe es dann auch liegen lassen, so im Baumstumpf versteckt. Die durfte daheim auch nicht. Genau, die haben sich wohl da echt getroffen, um sich dann da zu schminken. Also ich weiß ja nicht, wie alt die war, aber war schon merkwürdig, ja. Was guckt ihr denn noch so auf Internetseiten? Außer, ihr seid ja auch noch relativ rege, da müsst ihr ja was sein. So. Außer GC.com zum Thema Geocachen? Naja, die Blogs, die es eben so typischerweise gibt. Ja. Aber jetzt spezielle Seiten für... Wollen wir, nee, spezielle nennen wir nicht, dann sind nur wieder die vergessen wurden, beleidigt, das ist besser. Also Geocaching-Blogs, ja. Viele oder mehr so eingekreist auf... Es geht gar nicht um welche, sondern einfach nur große Masse oder... einige lokale noch, also hier lokal in Stuttgart, die Gegend, da gibt es noch ein paar, die ganz interessant sind, dann, auch wenn ich es jetzt nicht nennen soll, aber JRs Blog muss man nennen an der Stelle. Ja, die Bildzeitung liest auch keiner, kann man auch behaupten, man liest sie ja nicht. Genau, und dann ja, gibt es noch dein Thema? Ja, also ich lese ganz gern so Blogs, in dem Kescher eben auch kochen. Also ich bin ja Nahrungsmittel, Essen und so. Deswegen, also ich lese ganz gern den Foodtrick Blog von Ishtar. Ishtar, ne? Genau, ja, ja. Ich kaufe ja mal alles, was ihr empfiehlt. Hm? Richtig. Ja, ja, genau, stimmt. Alles, was bei Twitter erwähnt wird, wird ja dann von dir bestellt, ne? Ja, also wenn sich mindestens zwei einig sind, also Sepp Werner auch noch sagen, ist gut, dann kaufe ich das gleich mal. Mhm. Also Eike war begeistert. Aha. Können wir mal einstreuen, wir sind sowieso ja nicht so sehr themengebunden. Mhm. Wie hieß das Ding? Slow Cooker? Slow Cooker, ja. Slow Cooker Pot oder so ähnlich. Cool. Das dauert dann irgendwie 8 Stunden, bis das Fleisch fertig ist. Aber dieses Rindfleisch war, das war so zart. Also es war, doch hat sich gelohnt. Wie heißt der Blog von Ishtar? Foodfreak. Foodfreak.de, ne? Ja. Ja, www.foodfreak.de. Genau, also den haben wir abonniert. Ist auch schon der Link, ja. Dann gibt es noch Chili und Ciabatta. Das ist auch eine Casherin, die so einen Foodblog hat. Mhm. Den lese ich ganz gerne. Und ich glaube, Schnupschiss. Die hat auch also so einen Foodblog und gleichzeitig hat sie aber noch so einen Reise-Geocaching-Blog, wo sie ab und an mal was schreibt. Das finde ich nett. Also wenn noch einer Essensblogs kennt, ja, hier gleich mal, ne? Ja, da steht's genau. Schnupschüss, ihr Mannsfried. Sehr schön. Dankeschön. Was macht er denn da aus? Ach, wieso macht er aus dem U so ein komisches Zeichen? Schnupschnuss? Schnupschüss. Nee, Schüss. Ach, das ist ein Ü, oder? Ja. Ja. Okay, er kommt mit Umlauten, kommt mein Client hier nicht klar. Da können wir aber ganz gut mit lesen, leben. Ja, ja, das wusste ich, dass das kommt. Wenn ich das frage, war klar, dass von Ishtar natürlich als bekennender Geek natürlich sofort die Erklärung kommt. Ja, hätte ich selber wissen müssen, ich weiß. Wo waren wir jetzt eigentlich? Jetzt kommen wir. Achso, wir waren bei den Internetseiten. Wieso bist du jetzt gerade in den Chat gekommen? Also ich muss jetzt mal so doof fragen, weil unser Chat zeigt mir gerade an, dass Tibalba has joined. Weil es geht, weil ich gerade einen Link posten wollte, war mir noch eingefallen vorhin zu den Geocaching-Shops. Ach so, ich dachte, das wollte ich jetzt schnell nachreichen. Jetzt ganz, kann dann noch Chili und Ciabatta. Genau, das hatte ich ja. Das hatte ich genau. Der liest sich auch gut. Also wer so ein bisschen auch mit Food zu tun haben möchte, sind sehr angenehme Blogs. Ja, wir haben auch mal reingeguckt. Also bei Ishtar war für uns zu kompliziert. Ach komm. Ach, vielleicht wenn Heike zu Ende studiert hat, dann hat sie die Zeit. Aber wenn ich das versuche zu kochen, dann möchte ich nicht wissen, was dabei rauskommt. Ich bin kein Geek, ich bin nicht so doof. So, jetzt machen wir aber weiter. Die Internetseiten haben wir, ja. Was haben wir noch so Schönes? Polizei haben wir auch. Lest ihr alle Cash-Listings? Hatten wir da noch stehen? Genau. Nein, natürlich nicht. Also, was wäre jetzt verwegen, das zu behaupten? Also, wir lesen die interessanten Dinge schon. Wir haben selbst einige Caches, wo viel Text steht, wo eben viel erklärt wird um die ganze Location. Und von daher lohnt es sich manchmal schon, die zu lesen, aber jetzt nicht jeder Tradi wird irgendwie gelesen, das lohnt sich meistens dann doch nicht. Das ist eigentlich auch so die typische, das haben die meisten gesagt, ne? Oder kennst du, doch nee, MCK hat alle gelesen, ja. Der hat aber auch erst 15 Founds. Wie viel hat er mittlerweile, 16? Oder? Nicht geschaut, aber ich denke mal, dass er bestimmt die 20 geknackt hat. Ich glaube, den holen wir uns nochmal im Jahr wieder, dass er nochmal erzählen kann, wie sich das bei ihm entwickelt hat. Der ist zurzeit in Dänemark, vielleicht casht er da ja auch und färbt sich das zweite Land ein. Ja, das haben wir auch so als neue Frage. Da haben wir noch gar nicht so die richtige Formulierung für. Aber was meint ihr, wieso das eigene Verhalten hat, ob das wirklich Einfluss hat auf das Cachen an sich? Ach, ist das beknackt formuliert. Wie formuliert man das noch besser? Das heißt, wenn man sich bemüht, vernünftig zu machen, meint ihr, dass das irgendeinen Einfluss hat? Also im Moment habe ich das Gefühl, viele gehen da los und hauen die Caches kaputt, Hauptsache sie haben ihren Found und mehr interessiert sie auch nicht. Das wird nicht richtig versteckt oder das wandert ja sonst wo hoch und runter und. Naja, wenn es alle falsch machen, dann kann es nicht besser werden. Ich denke, man sollte schon versuchen, es selbst richtig zu machen, dann hat man eine Chance, dass andere es nachmachen. Ja, aber meinst du wirklich, dass das Einfluss hätte? Also wir haben uns das deswegen auch als Frage so mit überlegt. Was ich merke ist, dass so diese Kurzlinks zum Teil immer mehr werden. Und auch die Caches, die schlechten, immer mehr werden, weil Leute, die neu einsteigen, genau diesen, so eine Art Caches neu finden. Ja, genau. Deswegen wäre der Anspruch zu sagen, ich selber verstecke meine Caches so, wie ich es haben möchte. Ja. Ordentlich. Dann habe ich die Hoffnung, dass irgendjemand, der den findet, auch so einen nachbaut. Wenn ich nur selber Schrott verstecke, muss ich nicht. Die Hoffnung, ja. Aber meinst du, dass das bringt? Oder meinst du, das geht eher unter? Na gut, jetzt in der derzeitigen Zeit, wo so viele neu hinzukommen, ist natürlich die Gefahr groß, dass die den schnellen Fund auch suchen, so wie vielleicht manche andere auch. Ja, aber ich denke, ja, der Hype lässt vielleicht auch mal wieder nach, ja, und dann nehmen sich die Leute ein bisschen mehr Zeit. Man hat ja auch viel persönliche Kontakte eben gerade auf diesen Events. Ne? Man wird ja auch auf seine Caches dann angesprochen und ja, aber da wird viel geredet, ja. Das weiß ich ja auch, da gehe ich ja auch durchaus ab und zu hin. Was mir aber zum Beispiel auffällt, wir haben, oder Marco und ich haben einen gemacht, ja, da waren wir auch zusammen bei der Warthose. Mhm. Der ist ja noch eigentlich nicht schlecht und auch vom Anspruch her ganz okay. Der ist ja auch relativ hoch gelistet. Ja, oder wie lange hat den keiner mehr gemacht? Der wird schlicht nicht gemacht. Ja, aber da brauche ich die Warthose. Also ein neuer Cacher hat keine Warthose. Ja, also aber lieber die Dose in der Leitflanke als die mit der Warthose natürlich. Klar, aber mach einen einfachen, wo du die nicht brauchst, haben wir in Hamburg gehabt. Das waren zwei Stationen, da war oben so ein Vogelhaus, das mit dir sprach, wenn du davor wedeltest und so. Drei Founds in einem Jahr. Also wir wundern uns eher bei uns, wir haben einige eben in Stuttgart City, die sind teilweise auch aufwendig zu machen. Mhm. Die brauchen teilweise 1,5-2 Stunden und die werden wirklich sehr häufig gemacht. Und wirklich auch viel von Leuten, die eben auf Besuch in Stuttgart sind. Mhm. Gerade der ganz vorne lag, das ist eigentlich ein Mystery, dieses Hutzelmännle. Ja. Und es ist schon ungewöhnlich, wie oft der gefunden wird. Das erstaunt mich. Ja, weil wie gesagt, also ich merke das immer, dass hier so viel Tradis wird sofort gemacht. In Massen laufen sie auf. Wenn da ein Multi ist, da wird nicht mal geguckt und der hat manchmal nur zwei Stationen. Also ist schon bewusst so gelegt. Da geht kein. Ja, Smartphone-Cacher, ne? Also, wer geht mit seinem Smartphone in der Hand mit der Warthose durch den Matsch? Ja. Das macht eben, denke ich auch. Stimmt, absolut richtig. Naja, ab und zu müssen wir auch ein bisschen stöhnen, von daher. Guck mal, der eine geht, der andere kommt hier im Chat, das füllt sich wieder auf. Dann. So, jetzt muss ich mal gucken, ich bin heute ein bisschen. Der erste, wir müssen auch erst wieder reinkommen ins Jahr. Ja, genau. Was sind denn eure persönlichen Grenzen? Wie weit würdet ihr für einen Cache gehen? Also fahren in der Entfernung oder gehen in Schwierigkeiten? Vielleicht in Schwierigkeit und vielleicht auch im rechtlichen Sinne. Also in Schwierigkeit. Okay, nächste Frage. Nee, in Schwierigkeit haben wir ja vorher gesehen. Da hört es bei 4 oder irgend sowas auf in der Statistik. Also was würde ich können und sich zutrauen, wird eben nicht gemacht. Also wir müssen nicht den Baum hochgeklettert sein. Und wenn es irgendwo in tiefe Löcher runtergeht, sind wir vielleicht auch nicht dabei. Ja gut, ihr klettert keinen Baum hoch, aber ihr besteigt die Zugspitze. Also na gut, das macht die Zahnradbahn für uns. Zahnradbahn, Seilbahn, das war eher sehr komfortabel. Ja, stimmt, ich kenne die beiden auch eher als vorsichtig, ja stimmt. Ja, ich denke also, da passiert nicht viel und rechtlich waren wir vielleicht schon mutiger, als wir es heute sind, wo das Ganze vielleicht noch nicht so problematisch war für unser Umfeld. Das würde ich aber auch so sehen. Heute ist es ein bisschen schwieriger, das zu machen, weil die das nicht mehr so witzig sehen. Also, Also wir waren sicherlich früher auch eher in Lost Places unterwegs und überlegen uns das heute durchaus. Ja, wenn ein Zaun davor ist, der zu eindeutig ist, dann geht das halt nicht. Ne? Nö, dann drehen wir auch um. Ja, mit dem Überwinden, das muss ich auch noch lernen. Manchmal übertreibe ich es dann auch noch ein bisschen. So die ersten Male mit der Strickleiter ohne Sicherung, das war schon, da ist schon so ein bisschen über die Grenze rübergegangen. Ja, muss man nicht unbedingt machen. Wir hören bestimmt auch Kinder zu, also kann ich nur von abraten. Genau. So was macht man gar nicht. Nein. Früher war alles besser, das hast du ausgesucht. Wie meinst du die Frage? Das musst du mal formulieren jetzt. Das hört man doch immer wieder, dass früher alles besser war. Anders. Aber anders. Nicht besser. Aber können wir selber irgendwas unternehmen, um diesen Abwärtstrend umzukehren? Ich würde es nicht mehr als Abwärtstrend sehen. Ich würde es eher so sehen, dass man sagen muss, es werden einfach mehr Leute. Und diese mehr an Leuten machen Probleme, die früher klein waren, eben zu großen Problemen. Und ich denke, wie gesagt, wenn der Hype ein bisschen nachlässt, wenn es nicht mehr das ganz tolle Spiel ist oder das ganz Neue und alles mal ausprobiert haben und so weniger Leute sind, dann gehen vielleicht auch manche Dinge wieder, die heutzutage gerade nicht gehen. Ja, aber wann soll der Hype aufhören? Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob der aufhört. Nee, der hört auf, bin ich mir echt sicher. Also ich glaube, wenn alle ihr Smartphone haben und alles mal ausprobiert haben, dann lässt es auch wieder nach. Ich hatte dieses Jahr das Gefühl, dass es ein bisschen nachlässt, bis ich die Anmeldezahlen für Koblenz gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ein Mega-Event auch wirklich repräsentativ ist für die Neuzugänge in Cachern. Ich glaube, die Masse. Finde ich aber schon. Doch da, aber gerade Mega, da müssen ja schon die Neuzugänge. So viel Stammpersonal gibt es ja auch wieder nicht. Also ich habe gedacht, dieses Jahr hatte ich so das Gefühl, bei ein oder zwei Events auch, dass es echt weniger sind. Mhm. Und als ich dann Projekt geguckt habe, ich dachte, ja, wieder haben die 1500 Anmeldungen, die haben noch nicht mal ein Programm bisher. Also die haben eigentlich nichts. Ja, ich denke, da wird aber auch viel glorifiziert. Also ich meine, das stimmt. Also wenn ich wirklich an die erste Dose denke, die wir nicht gefunden haben, gerade diesen Butterfly, das war eine rotzige, leere Marmeladendose, die im Wald lag. Ja, also so dolle war es jetzt auch nicht immer, was man da am Anfang gefunden hat. Na, ich bin mal gespannt. Also ich, ja, aber ich habe auch das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, dass der Hype so jetzt anfängt, zumindest das Limit erreicht zu haben. Seit Projekt Egg bin ich da nicht mehr. Genau, aber Projekt Egg ist natürlich der Mega-Event nächstes Jahr, der von den, der in diese Projektserie gehört. Der, ja. Also das ist der Mega-Event vielleicht, wo die meisten Leute hingehen werden. So der Nachfolger jetzt über Bremen, Ulm und Leipzig. Vielleicht haben die anderen da ein bisschen kleinere Teilnehmer. Da gab es ja noch einen, den Österreicher. Der scheint aber auch ganz gut angesprochen zu werden. Also ich halte von dem gar nichts persönlich. Kann ich mich jetzt aber auch irren, das ist ein rein subjektives Gefühl, aber der zum Beispiel wird ja auch noch scheinbar ganz gut angenommen. Also da hat er wohl viele, viele Unterstützer. Ja, gut, wenn ich dann lese, dass da, ich habe nur langsam das Gefühl, Mega-Events werden wegen dem Mega und nicht wegen dem Cashen veranstaltet. Ja, das würde ich sagen, Bremen. Bremen war das Einzige, wo mir das ehrlich gesagt nicht so ging. Die anderen, also ohne es negativ zu meinen, bei den anderen hatte ich immer das Gefühl, es ging nur um dieses Mega. Ja. Ohne das negativ zu meinen. Also ich war da trotzdem, fühlte mich willkommen und alles, aber es ging darum, ganz klar, was Großes zu veranstalten. Also das Einzige, was nicht so, also Schwerte war das Einzige, was mir so ein bisschen rausfiel, was ich nicht mochte. Also da fühlte ich mich nicht so gut aufgehoben. Aber auch das ist völlig subjektiv. Ja, der eine oder andere schreckt mega auch ab. Also ich denke es für mich so, bei Ishtar sehe ich es in den Kommentaren auch gerade, Mega ist für manche wirklich schon so der Button, nichts für mich. Nicht mehr. Also mir ging es auch mit Bremen so, Bremen war super. Das war super, ja, weil es das erste Mal war, aber auch, das muss man auch wieder klar sagen, wenn man das nicht glorifiziert, dann ist man da 8 Stunden durch eine Halle gelaufen. Ja. Also, stimmt, ja, ist einfach so. Aber da war es halt das erste Mal, die Dosenfischer das erste Mal auf der Bühne, die Musik war okay, der Sound völlig scheiße, das war, die Halle gab das ja überhaupt nicht her. Die waren auch selber mit dem Sound völlig unzufrieden. Mhm. Trotzdem war ja alles glücklich. Also was hätte da schiefgehen sollen? Also das war so ein Event, dann das hat sich auch verselbstständigt. Von daher, da sehe ich das so wie Manuela. Man darf das auch nicht zu sehr glorifizieren im Rückblick. Die anderen Events sehe ich so beim Mega, weil hier auch gerade die Frage kam, braucht man da ein Programm? Ja, für mich braucht man beim Mega-Event ein Programm. Wenn ich so viele Menschen auf einen Haufen habe, möchte ich ein Programm haben. Mir geht es zumindest so. Wenn nicht, gehe ich eher auf den Stammtisch, wenn ich mich nur unterhalten will, in Anführungszeichen. Mhm. Also Mega ohne Programm finde ich persönlich schwierig. Gab es nicht irgendwie so einen Mega-Zeltplatz-Stammtisch? Genau, das hat für mich dann nichts mit Mega-Event zu tun, wenn sich alle auf dem Campingplatz treffen unter Zelten. Das ist dann für mich ein Campingplatz. Sehen andere anders? Ich meine das auch gar nicht negativ. Nur das wäre für mich jetzt, nee, da will ich nicht hin. Was soll ich denn da einen ganzen Tag? Klar kann ich mich den ganzen Tag unterhalten, aber mit allen sowieso nicht. Und das erschlägt mich dann alles so ein bisschen. Abgesehen vom Toilettenproblem. Okay. Ja, das ist was, ich weiß nicht, die waren da ja in, wie hieß denn das, Projekte? Nee, Megafon. Megafon, nur ohne Projekt, Megafon. Mich hat echt abgehalten, dass ich mir vorgestellt habe, da treffen sich 2000 Leute auf dem Campingplatz und haben dann 3 Toiletten. Nee, das ist für mich tatsächlich ein Grund, nee, möchte ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht. Ja, wäre für uns auch wahrscheinlich nichts. Aber von daher, also nicht zu negativ verstehen, ich merke das hier auch im Chat gerade, da hat wirklich jeder seine ganz, also siehst du das, wie das da schon durcheinander geht jetzt, da hat jeder so seine völlig eigene Ansicht zu so einem Event. Ja, genau. Aber ich stelle es mir auch schwierig vor, also so wie Köln fand ich sehr gut organisiert, aber auch sehr kalt, oder wie soll man sagen, also das mehr so wie eine Messe oder so. Einfach dadurch, dass es so gut organisiert ist. Ja, aber so war es ja aber auch gedacht. Das ist, war ja nicht als normales Mega-Event gedacht. Ja, das war ja eben gerade diese Coin-Messe. Ja. Ne? Ich bin auch unter dem Gesichtspunkt dahin gefahren. Aber viele waren halt enttäuscht, dass ihnen diese menschliche Wärme, oder ich weiß nicht, wie du das nennen willst, dass ihnen das fehlte, wie es zum Beispiel in Bremen war. Mhm. Wobei Bremen echt die Ausnahme war. Das war das erste richtig große Mega-Event. Es gab ja schon ein, zwei vorher. Aber Bremen war ja so, für die meisten ist das das erste Mega-Event. Und da wollten alle Spaß haben. Da hätte passieren können, was will. Mhm. Was sollte da schief gehen? Also das ist wirklich ernsthaft. Mhm. Das entwickelte sich doch, ohne dass du was machen musstest. Aber die anderen danach haben natürlich dann schon den Vergleich immer mit Bremen gehabt. Die haben dann schon ein gewisses Problem. Sie müssen das toppen oder die ersten fangen an zu nölen. Ja, oder halt was ganz anderes. Also Leipzig zum Beispiel hat mir persönlich auch gut gefallen. Einfach dadurch, dass das die Location so weitläufig war. Ja, es verlief sich. Ja. Man hat gar nicht gemerkt, dass so viele Leute unterwegs sind. Hm? Also Leipzig fand ich, ihr seid ja, Mensch, Spezialisten, 7 Megas. Das Schlechteste wollen wir nicht nennen, da kann man nur verlieren, aber das Beste. Na gut, wir haben schon eine gewisse Beziehung zu den Ulmer Events natürlich, weil wir da auch noch einige Leute kennen. Und die Location hat natürlich schon auch was Besonderes gehabt. Ja, also ich war jetzt nur bei dem ersten Ulmer, wo die Dosen, haben die Dosenfischer damals auch da gespielt? Nee, die haben nicht gespielt. Nee, beim ersten Mal nicht, ne? Die waren da, aber haben nicht gespielt. Stimmt, genau. Mhm. Und das, die haben sich saumäßig Mühe gegeben, fand ich beeindruckend. Aber sorry, das Event hatte für mich trotzdem viel durch das Wetter verloren. Da können die nichts für. Ich meine das auch nicht als Vorwurf. Aber das Event an sich hatte für mich... Ja, aber ich fand eher beeindruckend, wie gut gelaunt dieses Event über die Bühne ging, trotz drei Tagen Dauerregens. Klar. Aber trotzdem hätte es natürlich... wird es für mich nie ganz vorne sein wegen dem Wetter. Wie gesagt, ich mache da gar keinen Vorwurf. Es geht ja auch nicht immer darum, es fühlt sich dann immer irgendwie angegriffen. Darum geht es ja gar nicht. Sondern einfach, das Wetter war derart scheiße da, dass es echt zum Aushalten war. Genau, dann mit Zweiten war es natürlich viel besser und dann eben noch dieses... Ja, das Zweite habe ich leider nicht erlebt. Ja, genau, dieses Dosenfischer-Konzert ist in der Arena natürlich auch was Besonderes. Passt da rein. Ne? Ja, genau, also das war ja so atriummäßig dann gestaltet und das war dann natürlich schon was nochmal was. Sie hatten aber nicht diese Trainingsanzüge. Nein, ohne Trainingsanzüge, genau. Ja. Koblenz wird sich sicherlich nicht verlaufen bei der Location. Ja, das weiß ich nicht, kenne ich gar nicht. Ich war da als Kind mal, aber bin ich sehr gespannt. Ich knister? Wieso knister ich? Das kann sein. Ich esse ab und zu so einen Vanillekipferl. Da müsst ihr heute beleben. Die Dinger schmecken echt so gut, dass ich da nicht so richtig mit aufhören kann. Uns hat man erklärt, wir sollen uns dann vom Mikrofon wegdrehen. Ja, habe ich ja auch gemacht, aber ich esse so viele davon. Ich habe auch fast alle, also kann nicht mehr lange dauern. Dann hat sich das erledigt. Ich lese gerade, Datenhamster, genau, der möchte auch zu Nothing But Stones. Da würde ich auch lieber hingehen als zu Mega, ja. Das kann ich unfassbar, bevor wir weitergehen, muss ich mal einstreuen, das fiel mir nämlich gestern oder vorgestern auf, da war jetzt tatsächlich einer zu Heiligabend bei Nothing But Stones, mit Schneeschuhen. Das Einzige, was ihn störte, dass sie so 40, 50 Zentimeter einsackten pro Schritt, trotz der Schneeschuhe. 42 Stunden, 13 Stunden netto Laufzeit und er war in seinem Leben noch nie so müde wie da. Ja, komisch eigentlich. Ja. Genial. Also Wahnsinn. Das Lok war schon genial. Sie sind erst mit dem Auto gar nicht hingekommen, weil die Straße gesperrt war, zu hoch Schnee. Also, wer das zu Winter macht, ist unfassbar. Mhm. Vielleicht ist der Schnee angenehmer zu laufen als die Felsen. Habe ich auch gedacht und habe ich so gedacht, aber du weißt ja nie, was unter dir ist. Wenn der Schnee wirklich mal wegpappt, dann fliegst du dazwischen diese Felsen. Oh nee, also das kann ich mir gar nicht. Also, ich habe mich mit Heike drüber unterhalten, wir hätten die Hose voll, aber nicht mal einen Meter wären wir in die Richtung gegangen. Unglaublich, echt. Na, ihr habt die Gegend vor Ort gesehen ohne Schnee, also ja. Die anderen eben nicht. Das heißt, ja, das stimmt auch wieder. Es kann sein, dass man sich dann auch nicht wieder. Gut, man braucht immerhin nicht durchs Wasser. Aber auch die letzten 500 Meter gehen da sehr steil bergab und das wissen alle mittlerweile. Also den im Schnee zu machen ist schon, also da kannst du nur Hut vorziehen. Also irre. Da hätte ich Schiss, würde ich mich. Auch das allein die Strecke im Schnee zu laufen, auch ohne jetzt Beachtung des Untergrunds, ist ja schon Hammer. Ja. Und danach hätten sie dann eben im Auto vorm Flugplatz übernachtet, wo ich dachte, das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie kalt es da im Moment ist, aber mit Sicherheit kälter als hier. Und dann übernachten sie da im Auto. Also da fahren allerdings auch viele Russen hin. Und ich glaube einfach auch mal, wenn du wirklich aus einem russischen Dorf kommst, wo 40 Grad minus normal sind, dass sie das vielleicht schon, dass du einen anderen Zugang dazu hast. Denke mal schon, wir sind hier schon verweichlichter, als wenn man so lebt oder aufgewachsen ist. Sonst kein, also ich würde mich das nicht trauen da. Also, nee. Ja, stattdessen waren die Temperaturen wahrscheinlich echt egal, weil die so müde waren. Die waren so kaputt, dass sie... Also lest euch das Log durch, Nothing But Stones, das letzte Log ist jetzt aus dem Dezember. Also klasse, da friert man schon, wenn man es liest. Das ist genial. So, wo sind wir denn? Wir kommen immer von unserer Frage, aber wir wollten ja eh nur als Richtlinie nehmen. Ja. So, Klettern brauchen wir nicht mehr fragen. Nee. Wie lockt ihr Caches, die euch nicht gefallen haben? Gar nicht. Also gelockt wird immer, es kommt drauf an, was ist. Also wenn definitiv was falsch lief, dann erwähnen wir das auch im Log. Wenn es uns einfach nicht gefallen hat, dann kurz, knapp, höflich. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir bei euch jetzt aber keine zickigen Logs vorstellen. Nee, wir versuchen es dann schon immer noch höflich zu formulieren. Ist ja auch eine Aussage, wenn er vier Worte hat. Ach nee, das war ja Frankreich. Ja, zum Beispiel. Nehmen wir mal als Ausnahme. Und was haltet ihr vom Verein? Ach, solange wir nicht Mitglied sein müssen. Ne? Und man sich nicht nach den Regeln richten muss und man die nicht kennt, ist das kein Problem. Also, nee, darf jeder gerne so halten, wie er will. Also solange wir da nicht rein müssen. Dann muss ich die Frage, was für Ziele der Verein denn wirklich hat. Also ja. Wenn diese Thüringen-Geschichte da, also das ein bisschen Verständnis zu wecken bei Behörden und sowas, halte ich ja für ganz okay. Das, ja, aber das haben die ja gerade gesagt. Also ich habe das Interview in irgendeinem Podcast von denen gehört und irgendwie habe ich keine so wirkliche Aussage, die so richtig belastbar wäre. Jetzt ja, aber ich denke schon, dass sie irgendwie davon träumen oder darüber nachdenken, irgendwie da ein bisschen mehr Verständnis zu wecken. Was mich eher daran irritiert ist, die können ja nichts tun. Also wenn jetzt eine Behörde kommt und sagt, der Cash muss weg, dann können die nichts tun. Also außer Groundspeak kann den keiner letztendlich wegmachen, den Cash. Und daher ist die Frage, was der Verein denn wirklich erreichen kann, naja, schon ein bisschen in Frage zu stellen. Ja, zumal Groundspeak sich jetzt auch nicht mit jedem Verein dann beschäftigen kann. Ja, das ist denke stimmt. Ich auch. Also letztendlich muss es dann doch wieder über Groundspeak gehen und ja, dann kann sich die Behörde auch gleich an Groundspeak wenden und braucht nicht noch einen Verein dazwischen. Ja, so wie es ja auch teilweise jetzt schon gemacht wird, wo es Ansprechpartner halt. Diese Idee finde ich viel besser, diese Ansprechpartner da. Mhm. Also das scheint ja auch zu funktionieren. Von daher, das kann ich mir eher vorstellen. Ich sehe gerade, Mehammen, das ist da bei Nothing But Stones, 24.12. minus 10 Grad. Oh, geht ja noch. Kuschelig. Ja, auch. Ja. Auch für da oben ist das, glaube ich, warm. Ich möchte aber nicht wissen, wie viel Schnee dann da liegt. Ja. Naja, irgendwann hat ihn auch jeder gemacht da oben, Nothing But Stones, denke ich mal. So, was haben wir noch? Mit Schneemobil vielleicht sonst. Mit Schneemobil. Ja, das geht. Die bieten das im Winter an. Also von diesem, es gibt da ja so ein Hotel, wo wir auch drin waren, was mal eben Huni kostet. Das ist eine Jugendherberge. Du kriegst ein 8-Bettzimmer für 100 an der Nacht. Wow. Und die bieten auch Schneetouren an, also mit Snowmobil. Ich glaube, die würden dich da auch durchaus nach vorne fahren. Also du kommst nicht nach unten, aber du kommst bis vorne. Das würde schon gehen, glaube ich. Aber es bleiben trotzdem 22,5 Kilometer. Also, ja, ja. Bist schon ein bisschen unterwegs. Du kannst auch mit dem Boot nach vorne fahren. Hm. Habt ihr auch was mit Coins an der Hacken, außer Sepp und Bertha? Also wir haben überraschend viele Coins, haben wir vor kurzem festgestellt, zu Hause rumliegen. Aber die sind entweder geschenkt oder vielleicht für Mega gekauft, um als Erinnerung oder sowas zu haben. Genau. Wir haben, glaube ich, keine Coins im Umlauf. Wie viele habt ihr denn überhaupt so über den Daumen? Nee, das sind bestimmt 20 Stück, schätze ich mal, oder? Das ist viel mehr. Das sind ja mehrere Boxen voll. Über 20 habe ich dabei. Ja, also so die Größenordnung, die du da hast, denke ich, so. Nee, viel mehr. Deutlich mehr. Gut. Mhm. Ich habe dem letzten Mal aufgeräumt, das sind deutlich mehr. Du zeigst Peter die nur nicht, ne? Ja, genau. Vielleicht interessieren sie mich einfach nicht so sehr. Nein, also, überrascht, wie viele überhaupt haben. Also ich mag gerne Coins. Bei mir ist eher das Problem, wenn ich dann mal anfangen würde zu sammeln, dann will ich sie auch alle haben, ne? So vollständig und... nee, dann haben wir können wir wieder fies sein und sagen, kriegst du ja nicht alle, weil Sepp und Bertha bricht ja ewig der Server zusammen. Oh. Nee, so kann ich prüfen, ob sie noch zuhört. Also auch eher so, ja, Geschenkte und so ähnliches. Ja, klar, aber mit denen verbinden wir dann auch immer irgendwas. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also wenn ich die Coins dann so angucke, dann weiß ich, da ist immer noch eine Geschichte dahinter. Ja, mache ich ganz ähnlich. Deswegen habe ich die jetzt hier unten aufgestapelt im Podcast-Keller. Das passt irgendwie. Aber siehst du selber, ich habe da... Ich weiß nicht mal, wie sind das? 10, 15 Stück, wenn es hochkommt. Mhm. Dafür sind es immerhin wertvolle, habe ich mir sagen lassen. Ich habe die Preise immer nicht, ich mir auch. Da siehst du mal. Ein Geschenk, die Coin gibt man nicht her. Also von daher. Mhm. Genau, würden wir das auch sehen. Also da. Ja, ne, das wär schon irgendwie komisch. Also selbst wenn man den nicht mehr kennen würde oder so, selbst dann, also weiß ich nicht. Genau, wie gesagt, man hat ja was damit zu verbinden und dann passt das schon ganz gut. Ja, haben wir letzte Frage noch. Was meint ihr, hat sich der Umgangston unter den Cachern verändert? Zum Guten oder auch zum Schlechten? So in den letzten Jahren. Ja. Also man wundert sich manchmal schon so ein bisschen. Mhm. Sag ich mal. Ja, aber es gab Umgangston früher auch schon ziemlich unmöglichen. Also ich weiß nicht, ich habe mal vor kurzem im Geoclub in Baden-Württemberg vorher mal wieder geguckt. Mhm. Und Kai von TKKR, hat irgendwie so einen Post von 2005 gehabt, der sich anhören könnte, als ob er von heute wäre. Und da sage ich, es gab früher auch schon einen komischen Umgang untereinander, vielleicht ist es heute mehr, aber es war früher wirklich auch nicht alles so ganz perfekt. Da kann ich mich aber auch dran erinnern, ja. Wir haben ja auch hier in Hamburg durchaus den einen oder anderen Kescher mit ganz vielen Founds, der auch immer gerne mal nicht ja, so gesagt, höflich ist. Es war 2005 auch schon so, dass die sich aufeinander... Es sind jetzt halt mehr geworden, ne? Mit der absoluten Zahl der Geocacher sind eben auch die mehr geworden. Ja, ich habe immer das Gefühl, die Prozentzahl ist die gleiche. Ja, ja, genau. Aber die Zahl genau, ist halt Zahl wirklich, an sich ist wirklich spürbar mehr. Ja. Ja. Oh, es gibt noch Karten für die Sonntagstour, Herr Geoland, müssen wir aber wieder erwähnen hier. Mhm. Achso, das hat Marco geschrieben. Ja. Wer noch eine Herausforderung braucht, den verlinken wir wieder. Da haben wir hier einen schönen Cache in Amerika. Das scheint auch eine schöne Strecke zu sein. War die grüne Hölle damals lieb? Nee, ich bin da schon vor Jahren ausgestiegen, weil sie eben nicht lieb war. 2005 war sie schon nicht anders wie heute. War nicht lieb. Vielleicht hat es damals anderthalb Seiten bis zur ersten Beleidigung gedauert. Heute nur eine Seite. Aber es sind dann echt minimale Unterschiede. Mhm. Es gibt da User, die gab es damals schon, die haben heute manchmal sogar andere Namen. Ja, aber es sind ein paar verschwunden von den größten Chaoten von früher. Also sowas gibt es wohl auch. Der größte nicht. Nein. Aber es gibt's den freue ich mich immer zu treffen und ich hasse es, wenn ich ihn lesen muss. Ja. Okay. Wollen wir wetten, dass 80% da draußen jetzt wissen, wer gemeint ist? Ich denke, es durfte klar sein. Ja. Der Rest muss es nicht wissen. Ja. Ja, manchmal kann man sich schon wundern, was für eine Wesensverwandlung mit Menschen passiert, wenn sie eine Tastatur in die Hand kriegen. Also wenn du Leute so direkt triffst und dann wiederum manche, was weiß ich, Posts liest, ist schon verwunderlich. Ja, hast du absolut recht. Das ist genau das, Ich muss mal eben was gucken. Oh, wir haben also tatsächlich, das ist mir gar nicht aufgefallen, so eine Art Parallel-Chat auf MixLR. Okay, die haben Spaß, ja. IRC funzt nicht mit iOS. Sagt Uwe Simon. Also weißt du. Uwe Simon, das glaube ich den ganzen Tag nicht. Also sorry, aber wer jetzt mit IRC nicht kann. Er war doch vorher da drüben auch. Er ist ja jetzt mit dem Hund raus. Ach, dann ist er vermutlich hier mit dem Webchat. Also wenn, nochmal, wer IRC so nicht benutzen kann, es gibt einen Webchat, der ist auch auf unserer eigentlichen Seite verlinkt. Demodi.pothost.de. Potspot. Ich kriege das verwechsel immer die beiden. Potspot.de und da steht auch drauf, wo. Und dann kann man mit jedem Browser am Chat teilnehmen. Was anderes geht einfach nicht. Ach, guck mal, MixLR klappt auch auf dem 4S, siehst du? Luis ist auch schon da. Also sind alle da. Der Chat findet aber jetzt trotzdem auf dem anderen statt. Das tut mir leid für alle. Oh, das habe ich jetzt gar nicht daher. Ich muss mal eben das nochmal. Wie kann ich das machen? Ich muss den Leuten nur mal mitteilen, dass wir heute noch, also man sieht ja ab und zu, wird es doch noch übersehen, aber IRC ist und bleibt bei uns die Zukunft. Wer damit nicht klarkommt, sorry, tut mir leid, aber wir müssen uns auf irgendwas einigen, anders wird das nichts. Ach guck mal, 1000 Mikes ist aber wenigstens keiner drin, dann passt das ja. So, aber weg wieder von der Technik. Ah, siehst du, die Technik wird auch gerade schon beraten. Mhm. Ne, da ist schon irgendwelche, um was es auch immer da geht. Luis ist jetzt auch da. Also passt das alles. Ja. Das sollten wir vielleicht mal nennen. Es gibt auch eine App für die Apfelfraktion. Nennt sich wohl LCR. Kann ich nicht prüfen, mangels Hardware dazu. Aber wer da Probleme hat, sollte sich mal LCR anschauen. Vielleicht taugt das ja. Oder Vielweib fragen. Die hat ganz viel von diesem Apple-Kram. Außerdem hat die das vorgeschlagen. Genau. Ja. Also im Podcast sind die auch, da könnt ihr dann auch gleich zuhören und die berät euch dann auch gleich in der Technik. Und wir haben genau, wenn es mit LCR Probleme gibt, einfach ein Vielweib wenden. Übrigens, wenn das wieder knistert, dann bin ich das. Diese Vanillekipferl, die kann ich ja so wegfressen. Da bleibt nicht mehr viel von übrig. Naja. Da bleibt gar nichts über. Also die Tüte hier ist auch fast leer. Ich habe auch die Befürchtung, dass ich kann nichts abkriegen. Jetzt verschlucke ich mich vor Schreck. Ich weiß ja, was kommt dann. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Fällt dir noch was Schönes ein? Jetzt haben wir eigentlich unser Fragebuch haben wir durch. Schlemmercache haben wir genannt. Ja. Müssen wir nochmal sagen, denkt dran, weil, also da gibt es dann einen Bericht über einen Ape-Cache. Ich glaube, es gab bisher noch gar keinen. Ne? Doch, irgendwo habe ich schon mal was über Ape gelesen, aber das muss... Nee, bei uns nicht. Genau. Ja. Nee, aber es muss Jahre auch her sein. Da ging es auch um den Washington, war glaube ich noch einer, wo die mit Bussen hingefahren sind. Irgendwie sowas gab es. Ja, irgendwo war noch in Amerika einer, wo die mit Bussen hingefahren sind. Ja, ja, da gab es echt Ausflüge. Und dann war der in Brasilien der letzte und man wusste aber nicht, ob der noch da ist. Mhm. Oha, wo schlemmen die Schlammerkescher denn am liebsten? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, da Blog lesen natürlich, alles ja, was im Blog steht. Aber das ist natürlich wirklich nur ein Auszug, das muss man fairerweise sagen, ne? Also was wirklich mit diesem Blog schön ist, wir werden jetzt auf Events angesprochen oder eben kriegen auch teilweise Mails oder eben auch Kommentare, wo wir wiederum Tipps bekommen. Also ich kann mich zum Beispiel noch an dieses Gecko-Event in Schwerte erinnern, wo Frau Vielweib gleich mal auf uns zukam mit einem Schlemmer-Tipp, Hotel-Tipp und alles. Das ist richtig klasse. Also an uns werden jetzt die Tipps wirklich herangetragen. Ja gut, andererseits nutzen euch solche Leute wie ich dann auch mal gerne aus als Taxi, weil man dann weiß, dass man auch mal so gut Essen gefahren wird. Also hat auch seine Nachteile. Von allem ein bisschen. Aber also wenn die dürfen das natürlich sagen, müsst ihr ja Blog lesen. Aber eben, wenn ihr da unten bei den Schlemmerkeschern seid, dann müsst ihr in das, wie heißt dieses Café? Stolz. In Fellbach. Und nehmt nicht ein Stück Torte und einen Kakao. Oh ja. Dann ist man 3 Tage satt, wie ich feststellen durfte. Und das soll bei mir echt schon was heißen. Mhm. Kann man so, glaube ich, auf den Punkt bringen. Ja, was schlemmern wir eigentlich gern? Also wir testen gern alles Mögliche aus. Also sagen wir mal, wir haben uns immer so als, also wir würden gerne einfach in Kescher-Klamotten noch die Location besuchen. Also deswegen fallen für diesen Block mal irgendwelche so Sterne-Restaurants oder sowas eben raus. Ja, das nimmt manchmal auch, finde ich, fast schon, wenn das zu förmlich ist. Wo ist das Café Fellbach? Wieso ist das so bestimmt? In Fellbach, genau. Café Stolz. Ach, wo ist das Café? Fragezeichen. Ich habe gelesen, wo ist das Café Fellbach? Ich dachte, naja, jetzt habe ich es auch begriffen. Das Café ist in Fellbach, genau. Das ist eins von vielen guten. Und das, ja, aber das ist schon. Also, nee, also es gibt so in Rastatt nochmal eins, das wirklich das ganz genauso gut hinbekommt. Ist halt nicht so um die Ecke für uns. Ja, okay, aber besser geht eigentlich nicht, weil perfekt ist perfekt. Ja, aber schon genauso gut. Ja, gleich gut mal, ich glaube, aber noch besser, also allein dieser Kakao. Ja. Oh, sechs oder sieben Sorten Schokolade. Oh. Ich frag mich nicht. Also gefühlte 3500 Kalorien pro Kalorien darf, wenn man da drin Kalorien sagt, da fällt man sofort zu Staub. Also das ist in dem Café. Genau, die vielen Törtchen im Header des Blogs hat genau Kaffee Stolz gebacken. Ja, da möchtest du hin, Vielweib, ne? Ja. Ich war schon da. Ja, das war auch nett, dieses Foto dann zu machen. Also ich bin dann zu diesem Laden hin, habe dann mal Großeinkauf gemacht, Törtchen, alles schön ausgerichtet und beleuchtet und Cappuccino gemacht und Espresso. Und da ist wieder die Crema irgendwie eingesunken, weil ich es mit dem Foto nicht hingekriegt habe. Also es war was Größeres. Also ich war einige Stunden beschäftigt und ich weiß nicht, wie viele Fotos ich geschossen habe, bis mal eins rauskam, das gut war. Oh ja, aber irgendwie hätte ich mir das jetzt auch gewundert, wenn Andi schreibt gerade, wenn sie da ist, ist das zu. Ja, das stimmt allerdings. Jedes Mal, wenn sie da ist, ist zu. Deswegen bist du auch so dürr. Genau. Aber das ist auch okay. Ich fahre dafür hin und nehme dafür 2 Stück. Nee, das fand ich also wirklich herausragend. Das muss ich sagen. Das war wirklich großartig. Wo man überraschend gut essen kann, das müsst ihr ja echt nochmal ausprobieren, ist ja Hannover am Deister, die hatten wir euch ja nochmal geschickt. Ja, da hattest du ja den Bericht geschrieben, genau. Also es ist echt, aber da muss man Fleisch auch sehr, sehr mögen, das ist schon, aber es ist wirklich klasse, das Essen da. Mhm. Gute Bedienung, der Laden nett, also das hat uns auch gut gefallen. Müssen wir auch bald wieder hin, wir haben den Wandercash noch nicht zu Ende. Ja, ist immer schwierig, gute Locations zu finden, also wenn wir dann irgendwo hinreisen, dann gucken wir dann schon immer, und ja, wir gucken schon auch in Quibe, aber das ist nicht so ergiebig. Ja, vor allem muss man echt mitlesen, finde ich. Ne? Sonst da schreiben auch manche, die man komplett vergessen kann. Nee, aber es gibt erstaunlich viele so lokale Blogs aus Städten oder so, gerade in Freiburg oder auch in Berlin, und ist es ganz wichtig, irgendwas zu sondieren. Und da hat man dann ganz gute Tipps oftmals. Von Leuten, die in dieser Stadt wohnen und da gerne essen haben gehen. Auch gewisse aber es ist manchmal sehr aufwendig, das dann zu finden, muss ich sagen, so in Vorbereitung. Ja, aber ich weiß ja, dass deine Vorbereitung immer sehr gut klappt. Ja, ne? Gibt es ja gar nicht. Ich muss gerade mal gucken, wie ich eigentlich mein Ü hier mal hinkriege. Das geht ich kann das immer alles nicht lesen, ja. Suche ich mal bei Gelegenheit. Muss ja nicht live sein. Ja. Gut. Leider haben wir noch eine Du würdest noch einen Ausblick machen dieses Jahr. Genau, wir müssen Gut, dass du das erwähnst. Das ist mal das Blöde. Weißt du, man wollte noch irgendwas. Jetzt muss man aber, während man sich unterhält, weil Ruhe im Podcast ist auch doof, überlegen, was es war. Nee, stimmt, Ausblick. Ja, wie ist er? Ja, fangen wir mal an, los, du mal. Du redest am wenigsten im Podcast, damit ich mehr darf. Bei Ausblick, da haben wir jetzt gar keine Gedanken zu gemacht. Cash-mäßig. Musst du dir da einen Plan für machen? Nö, wird das jetzt erstmal so weiterlaufen wie bisher. Ich werde wahrscheinlich den Löwenanteil mit der Dienstagsrunde machen. Das heißt, ich gehe am Wochenende so gut wie gar nicht cashen, den Kindern zuliebe, weil die keine Lust auf Cashen haben. Beide nicht? Nö, beide nicht so. Wie alt ist der Kleine jetzt? 2,5. Na gut, ja. Meine Tochter 6,5. Haben sie beide nicht so Spaß dran. Aber ich gehe halt in der Regel einmal die Woche abends los mit ein paar Freunden. Und ja, so wird das wahrscheinlich in 2013 jetzt auch erstmal weitergehen. Irgendeinen besonderen? Einen besonderen Cash? Helgioland. Ja, Helgioland. Dann den Dobranski hier, den werde ich in nächster Zeit mal versuchen. Dobranski, Mord im Rotlichtviertel. Genau, Mord im Rotlichtviertel. Der steht irgendwie so als einer der nächsten größeren an, ja. Sonst habe ich gar nicht so viel geplant. Aber Podcasten. Podcast natürlich, ja. Das ist das Wichtigste. Wir müssen uns ja ein bisschen lustig machen über die ganze Szene. Dann mit Sicherung die Strickleiter rauf. Ja, stimmt. Das hat, also dieses 2-3 Mal im Jahr finde ich auch sehr angenehm. Das müssen wir echt beibehalten. Mhm. Also das, ja, stimmt. Klettern ab und zu mal. Aber es muss auch 2-3 Mal reicht auch, weil dann bleibt so dieses Adrenalin da. Dann ist man immer, ja, stimmt. Mein das Problem ist natürlich, dass unser Mann mit Pfeil und Bogen immer so genau zielt und auch trifft beim Einschießen der Pilotleine. Der verfehlt ja mein Ziel, eigentlich die Dose mal runterzuschießen. Deswegen habe ich mir die Big Shot dazu geholt. Ach ja, stimmt, die haben wir noch nicht mal ausprobiert. Das wird noch spannend. Ja. Es muss doch möglich sein, mal so einen T5er vom Boden aus zu loggen. Wir sind auch, glaube ich, die einzigen Bescheuerten, die mit Strickleiter oder T5 und Big Shot losgehen. Aber du wolltest sie ja unbedingt haben. Also ich bin unschuldig. Marco fand die so toll, dass er die unbedingt haben wollte, selbst wenn wir nicht klettern gehen. Also man sieht das Kind im Manne, gibt es dann doch noch. Ja, klar. Ich muss ja meinen Kindern erstmal zeigen, wie man 3 Straßen weiter Kastanien pflanzen kann. Kannst du deine Kinder damit nicht hoch in den Baum schießen? Nee, das nicht. Aber. Die Kleine kann auch mal schreiben und dann... Das aber es ist schon beeindruckend, wenn man also... fast genau gerade hochzielt mit einer Kastanie und das dann halt auf Nachbars Carportdach dann klommt. Gefühlt Minuten später. Okay. Ja, guck mal, jetzt kommen wieder die Feiglinge und schießt du die Dose nach dem Locken wieder hoch. Ja, selbstverständlich. Wenn wir sie wieder an ihren Platz kriegen, dann denken wir mal erst darüber nach, wenn wir unterschrieben haben. Das hat bis jetzt irgendwie immer geklappt. Da denkt man noch nicht vorher drüber nach. Das dauert dann viel zu lange. Also wenn die Dose dabei heil bleibt, machen wir das ja. Bin ich jetzt arbeitslos? Das ist gut. Test fragt, bin ich jetzt arbeitslos? Ich weiß jetzt nicht, wer Test ist. Und ich weiß auch echt nicht, ob er arbeitslos ist. Aber gut, dass du gefragt hast. Fragen über Fragen, ja. Und wie ist bei euch so die Planung? Ich muss jetzt hier noch kurz Frau Vielweib antworten. Die fragt nämlich, plant ihr eigentlich die Caches mit Restaurants und Cafés zusammen oder erst Caches und dann Location? eigentlich fahren wir irgendwo hin, wo wir Caches... Wir planen eher die Caches und gucken dann, was es so... an Schlemmer-Lokalitäten drumherum hat. Muss man kurz dazwischen gehen. Also ich habe eine klare Ahnung, wer Test ist und der ist mit Sicherheit nicht arbeitslos. Ja, ach, Interceptor? Nee. Ach, das meinst du Joachim? Ja. Du faules Stück hast mir noch nicht geantwortet, ob wir nächste Woche den Cache in Hamburg machen wollen, wo wir da die Litfaßsäule hochkrabbeln müssen. Also vergiss das nicht. Wir haben auch wirklich Extremteile. So, jetzt musst du dir irgendwo, ich weiß nicht, ganz genau sieht man das nicht, aber es sieht so aus, als müsstest du dir eine Leiter aus dem Gully holen. Also ich verrate da jetzt auch nichts Großes, weil ich kenne den Cache überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ob es so ist. Mhm. Ich habe einfach die Bilder, die im Cache angehängt sind, gesehen. Du holst dir irgendwo eine Leiter her und musst dann irgendwie eine Litfaßsäule hoch und irgendwas musst du dir noch besorgen. Und das ist von so einem Owner... Der bekannt ist dafür, dass er auch immer so schöne, grenzwertige Caches legt, die immer noch im Bereich des Erlaubten sind, aber wo du schon teilweise, also mitten in Hamburg haben wir so einen riesen Platz, der war leer, der gehörte der Bahn. Und dann kennst du diese, auf der Bahn sind diese großen Dinger, wo die Lampen oben dran hängen. Ja. Die, und die werden doch nach oben so enger, die sind so ein bisschen pyramidenförmig. Ja. Da kannst du dran hochklettern. Ja. Interessant wird, so ab 5 Meter fangen die Dinger echt an zu schwingen. Da hatte der mitten in der Stadt echt, aber wirklich an einer 4-spurigen Straße obendrauf eine blaue Regentonne aufgehängt. Okay. Wir sind dann, da warst du mit mit Marco dann da. Du musstest also dieses Ding hochkrabbeln und das wedelte echt wie ein Lämmerschwanz da oben. Dann musstest du die Tonne runterholen, weil da oben aufmachen konntest du gleich ganz vergessen und dann wieder hochbringen. Es war zum Glück nicht viel drin. Das war mit einem Karabiner festgemacht oben. Stimmt, die waren noch mit einem Karabiner dran. Die kann man oben ganz bequem aushängen, sich das Ding an Gürtel klemmen und dann damit wieder runterkrabbeln. Ja. Also, wie das ausgesehen hat, möchte ich gar nicht wissen. Geil war auch geil, war der Hint. Blau. Ja. War super. Von einem Kilometer Entfernung konntest du sehen, was er meint. Die Tonne hing völlig offen da oben in diesem Ding rum. Das ist sagenhaft. Ja, nur für den Fall, dass du dich fragst, kann das wirklich sein? Ne? Ja, genau. Ja, so ging es mir auch. Ich war das erste Mal alleine da. Und da hatte ich aber schon 18 Kilometer gelaufen durch Hamburg. Und ich bin 3 Meter hoch und habe gewusst, das waren irgendwie minus 3 Grad, die Finger waren eisgefroren. Da wusste ich, nee, meine ich alleine. Und dann bin ich mit Marco nochmal hin. Da gibt es ein YouTube-Video von, stimmt, das haben wir sogar gedreht, ne? Du hast das doch mal reingestellt, glaube ich. Hab ich das reingestellt? Ja, dann, wir haben da sogar ein Video gefangen gemacht. Dann gibt es das vielleicht sogar noch, ja. Ja, auf jeden Fall, der Owner hat auch in Hamburg wieder so, der legt immer so eine, wie gesagt, du musst mitten an der Straße, musst du praktisch eine Litfaßsäule hoch und so und so. Sieht spannend aus. Deswegen Test, jetzt weiß ich, wer Test ist. Mit dem will ich das nächste Woche machen, wenn er noch Zeit hat. Okay. Sind wir schon wieder abgekommen. Wir sind noch bei der Planung. Was habt ihr für nächstes Jahr so als wichtige Highlights auf dem Zettel? Wichtige Highlights? Also fest steht garantiert Koblenz. Ja, okay. Klar. Da muss ich jetzt auch für werben, weil ich auch hingehe. Ja. Also wir nehmen die Mega-Events an. Ja, würde ich mal einen Ton ausschalten. So. Gerne als Anlass, Leute aus ganz Deutschland zu treffen, die wir kennen und mögen. Kenne ich irgendwo her. Also wenn uns auch so die Menschenmassen normalerweise nicht so zusagen, aber dafür ist es wirklich sehr geeignet. Ja, sonst hast du ja auch wenig Chance. Nur nicht, dass ihr euch wundert, wir gucken gerade im Hintergrund, in YouTube lasse ich mal laufen. Aha. Das ist Marco, der als erster hoch war. Also es ist wirklich mitten in Hamburg. Also kannst du sagen, City. Ja. Sieht verwegen aus. Ja, dann hast du da oben eine Regentonne hängen. Also den Link packen wir in die Shownotes, ist im Moment gerade im Chat, deswegen gucken wir da gerade mal rein. Mhm. Und da sieht man ganz gut die Höhe auch da oben. Mhm. Können wir mal gucken hier, ich glaube, nochmal hochbringen hatten wir dich auch. Ach, da sieht man noch den Klettergurt für die Sicherung, ja? Ja, du mich auch. Das bist du gar nicht, das bin ich. Ach, guck mal, ich war oben. Ja, siehst du mal. Ja, Marco, das faule Stück. Ja. Muss ja ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein, wenn du das nicht mal mehr weißt. Ach stimmt, doch, ich hatte den Klettergurt mitgenommen, um mit da oben einzuhaken. Ja, wir hatten da einfach eine Menge Spaß vor Ort. Also. Es gibt viel zu sehen. Nee, ich war auch schon oben, habe ich die halt wieder hochgebracht. Also wir waren schon beide oben. Mhm. Ja, selbst wenn nicht. Wir stehen das beide sind ja auch Sachen, die wirklich Spaß machen, ne? Wo man nicht sagt, wer geht jetzt, sondern da wollen ja eigentlich beide hoch. Insofern passt das. Ja, das war sehr spannend, aber kann man halt nicht alleine machen. Das kann ich auch immer nur empfehlen, für solche Aktionen, die machen Spaß, man kann sich auch mal überwinden, aber macht sowas nie alleine. Ja. Ja, ist so, wenn du dann mal doch abkachelst, dann Ja, was haben wir noch so? Gut, dann sind es nächstes Jahr, ist überhaupt das Jahr der Mega-Events wahrscheinlich. Dieses es gibt Jahr? Ja, dieses Jahr, Entschuldigung. Zu wie viel wollt ihr denn davon? Ja, wir wollen nicht, aber es gibt ja so viele. Also, was weiß ich hier. Ja, vielleicht wäre Berlin eine Option, einfach schon von der Location. Aber ist das schon mega? Das ist so erst so ein Testversuch für das Mega? Nein, es soll jetzt mega werden, haben wir gestern Abend nochmal erfahren, dass die es plötzlich um ein Jahr nach vorne verlegt haben. Gut, da gibt es Österreich, Prag, Megafon, weißt du, was es alles in Mega-Events gibt. Na gut, es wird ein bisschen inflationär nächstes Jahr. Ja, also, das stimmt. Kann man gar nicht alle besuchen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie fokussiert sich so ein bisschen auf diese Österreicher Geschichte, da scheinen mir viele hinzuwollen. Mhm. Da geht es, glaube ich, aber allerdings auch um die Punkte. Viele, viele kann Caches. Natürlich sein, ja. Und dann gibt es dieses Koblenz und der ganze Rest, da höre ich eher durchwachsenes. Alle reden von Proha, reden auch viele, aber das, wenn man mal genau darauf achtet, sind das gar nicht so viele, das sind diese Lost Place Fans. Mhm. Genau. Viel mehr sind das gar nicht. Die meisten sagen, was soll ich in Pora, was soll denn das? Das gibt's doch gar nicht mehr und so. Also da hört sich das gar nicht so. Mhm. Also ich will jetzt auch wieder nicht, dass wieder einer denkt, ich rede hier schlecht, um Gottes Willen. Das ist nur das, was man so, wo ich so das Gefühl habe, nö, das ist jetzt nicht das Erste, wo alle hinwollen. Koblenz ist, glaube ich, nächstes Jahr so over the top. Ja. Mhm. Ich hoffe, die kriegen da so gut hin, wie sich das vorstellt. Aber wenn du das mal überlegst, das ist schon gewagt, was sie da machen. Bis jetzt haben sie noch nicht mal nichts. Da steht ja noch gar nichts auf der Seite eigentlich so richtig. Ja, aber sie sind ja schon sehr eifrig dran. Also wir haben erst vor kurzem mal wieder... Ja, aber die Erwartungen sind auch gigantisch. Ja, kann natürlich schon sein, dass da was kommt. Also ich hätte immer so Bedenken, egal was die machen, ich hoffe nur, dass die Leute nicht zu viel erwarten. Also ich kenne ja nur die Rheininsel da, die beiden. Mhm. Deswegen bin ich mir schon relativ sicher, dass die auch was auf die Beine stellen. Aber boah, ich finde, die gehen mit ganz schönen... Ja, gut, jeder, Klotz. Der sich da irgendwie das ins Bein bindet, der hat eigentlich schon was zu liefern irgendwie gerade. Soweit ich weiß, sind die Dosenfischer auch da, ne? Ja, so ist die Planung, genau. Ja, genau, der Release von der CD steht ja auch noch an. dieses Jahr. Ach so, aber das wird ja, aber das fahren sie das nicht. Das wird was extra, ja, aber kann ein sagen. Extra Event werden, genau. Mhm. Das steht schon auch auf dem Plan. Mhm. Na gut, von euch ist das jetzt auch nicht ganz so weit zu fahren. Ja, wenn es denn tatsächlich Ulm wird und alles. Ja, doch, da war ja, glaube ich, ziemlich sicher. Ja, ne? Das war, stand genau. Ja wohl jetzt ja. Auf alleine schon. Ja, das wäre dann wirklich mal schön für uns, so eine Stunde Anfahrt. Ja. Das wäre angenehmer, nicht durch die komplette Republik immer fahren. Ja, aber da kriegt man doch dann immer schöne Leihwagen. Na, meistens schöne Leihwagen, bis auf mal ein Hyundai oder so. Aber ja. Naja, müssen wir gucken. Meistens ist es ja Passat oder ähnliches. Ja, doch, wir haben schon ziemlich unterschiedliche, wobei der schon etwas rausragt, ja, doch. Der Hyundai jetzt, ja. Aber nicht qualitativ. Doch, in seiner Art schon, durchaus. Von der Größe her, sagen wir mal von der Größe her. Der ist halt beeindruckend. Ja, und sind schon was passiert nächstes Jahr. Wir haben gestern Abend Ingress kennengelernt. Ja. Das also, sagt mir immer noch nicht. Ja, das ist dieses Google-Spiel. Ach so, ah, okay. Ja, stimmt, da muss man eingeladen werden noch. Ja, zu, ja, da muss man eingeladen werden. Wir hatten es gestern Abend, durften mal erkennen lernen, was es da überhaupt geht. Also es wird nie ein Nachfolger von Geocaching werden, behaupte ich mal. Viel zu kompliziert und ist das zeitaufwendig. Richtung Where I Go, oder? Nee, gar nicht. Es ist wirklich ein Spiel, wo Grün gegen Blau, glaube ich, kämpft, wo es dann irgendwelche Stationen zu erobern gilt und sowas. Ja, okay, also, hat sich für mich gerade erledigt. Also hat mit Geocaching, glaube ich, nichts zu tun. Also man muss da keine Angst haben. Aber es ist natürlich schon sehr spannendes und wohl auch gerade ein bisschen ein gehyptes Spiel. Finde ich ganz gut, wenn da viel rüber. Also für mich hat das gleich wieder, wenn ich schon höre, kämpft einer gegen anderen und Ende. Ich habe auf Wettbewerbe, das ist alles so. Ja, weiß ich nicht. Aber es wurde ja, was da ein bisschen so die Furcht, dass das irgendwie Geocaching ersetzen könnte oder zumindest ergänzen könnte. Aber ich, als ich gestern Abend gehört und gesehen habe, glaube ich, ist das komplett anderes, was vielleicht auch spannend ist, aber. Wo habt ihr das jetzt, also habt ihr so eine Einladung zum Anmelden bekommen? Nee, haben wir nicht. Wir haben gestern Abend Cacher getroffen, die schon Einladungen haben und die uns erzählt haben oder geschildert haben, was Sache ist. Okay. Genau, die mittags auf dem Rathausplatz in Hamburg waren und irgendwelche Blauen niedergeschossen haben. Das war so das Fazit, das ich daraus gezogen habe. Ja, das war jetzt ein bisschen verkürzt, aber ja. Im Prinzip war das wohl schon so. Aber sowas Ähnliches gibt es doch schon. Ja, wenn Google dahinter steckt, dann ja, kommt okay. Da wahrscheinlich schon was Größeres hatte, raus als irgendwas anderes. Ich hatte irgend so eins hier mal gemacht, das kannst du praktisch rausgehen, vor die Tür drückst auf den Knopf und der erzeugt 10 Punkte und da muss möglichst dicht genug rankommen oder sowas in der Art. Mhm. Also ja, fand ich jetzt auch alles. Ja, die Frage ist gut. Ja, sogar aus ihrem Wohnzimmer machen die Manzis, wie ich weiß. Ja. Also die Schlemmercacher machen nicht Manzis. Das macht höchstens ein Schlemmercacher. Okay. Genau. Und plötzlich tauchte vor unserem Wohnzimmer nämlich ein virtueller Manzi auf. Den man natürlich dann machen muss. Ja, direkt vom Esstisch gelockt sozusagen. Ja, aber ich habe ihn extra auf die Straße gepackt, damit man nicht sieht, wo ihr wohnt. Ja, und er wurde auch schon dreimal gecaptured, heißt das, denke ja, ich. Ja, ja, da war noch nicht viel, das stimmt. Also es ist jetzt nicht so die große Location, wo viel. Nee, ganz im Gegenteil, das war mir auch von vornherein klar. Ich habe auch, glaube ich, als Einziger das mit den Virtuellen wieder falsch gemacht. Man muss die ja auf Hamburger Hauptbahnhof, Berliner ja, Hauptbahnhof, Kölner Dom. Ja, genau, man wirklich viele Punkte bekommen. Habe ich auch ein paar hingelegt. Und ich wollte es mal ausprobieren, habe so 30er-Pack gekauft, weil es die für einen Euro gab oder so. Mhm. Ich weiß nicht, auf jeden Fall waren die recht billig. So, und habe die dann auch so verteilt. Habe die dann verteilt in Schweden, da wo wir mein Haus hatten. Nassimat ja, Stones in ist... Schweden habe ich auch vor kurzem eingesehen. Genau, aber wirklich so, an was, wo ich was mit verbinde. Da machen die natürlich keine Punkte. Und die letzten 10 habe ich dann, weil ich echt nicht mehr wusste, wohin, habe ich dann tatsächlich mal hingeschmissen, hier so Kölner Dom und sowas. Und da kommt jetzt was, oder? Und da wusste ich, Manzi hat keine Zukunft. Weil du über den Weg, das ist für in meinen Augen Manzis größter Fehler, was sie da machen. Du kannst dir Manzi über Geld die Plätze kaufen. Mhm. Du kaufst ja einfach 500 virtuelle und schmeißt die alle auf den Kölner Dom und dann hast du, brauchst ja nichts mehr machen. Kriegst ja täglich 2000 Punkte nur dafür, dass die Leute dann loggen. Und das ist dann absurd. Also ja, ist schon sehr komisch. Ich sehe gerade, Robby schreibt da, hier platzt die Karte auch fast in Buxtehude. Stimmt, hier in Buxtehude ist das sehr extrem. Mhm. Da gibt es wohl einen, so einen Manzi-Fan, der hat ganz Buxtehude durchgeschustert. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen, was da rumliegt. Ja, also ich habe jetzt auch so ein paar virtuelle gemacht. Ich denke, das macht das Ding wirklich ein bisschen kaputt, weil man läuft jetzt wirklich nur auf irgendeinem Platz und capture das Ding. Und also ich hab mir das, ich tue mir sowas ja auch gerne dann mal umfangreich an, um es zu prüfen, weil wie sich's anfühlt. Dann habe ich die Hamburger Geist, Hamburger Dom, Heiligen Geistfeld. Da liegen, ich glaube, 600 Stück. Und zwar genau nach Raster. Die haben sich vorher abgesprochen und das ja, Ding. Ja, das ja. Die Szene. Kannst du dich in die Mitte stellen? Ich habe den tatsächlich mal, ich habe da 3 Stunden meine Capture. Ich wollte gerade sagen, wie lange standst du da? 3 Stunden? 3 Stunden bin ich hin und her gelaufen. Auf dem Platz? Ja, 479 ist ja noch harmlos. Ist ja traumhaft. Ich bin immerhin zu Fuß gegangen. Die meisten sind am gleichen Tag mit Autos gekommen. Ach. Es gab nämlich Dreifachpunkte. Und sind dann ernsthaft mit diesem Auto die ganze Zeit den Heiligen Geistfeld hoch und runter gefahren und haben alle also ich habe ja nur 479. Du kannst ja über 600 hättest du machen können. Also das war schon seltsam, oder? Ja, das habe ich jetzt mal einmal gemacht. Das war auch ganz witzig, das mal zu machen. Das als Ergänzung zum Cachen, ja. Wenn es kein Cachen in der Nähe gibt und ich will mich nicht im Dreck kümmern, dann kann ich tatsächlich mal solche machen. Ich gucke hier gerade mal, sieht man jetzt natürlich als Hörer nicht. Hier sieht man mal Buxtehude zum Beispiel ganz gut. Also ich importiere die mit in GSAK und dann gebe ich die halt als Dreiecke hier auf Autoroute aus. Und ich habe in Buxtehude aber schon viele weg und trotzdem ist das hier noch, wie man sieht. Also hier hoch lief auch noch mal einer mit ein paar hundert. Hier runter lief noch mal einer. Also Buxtehude jetzt die ganze Straße voll von Buxtehude nach Apensinn runter und dann wieder hoch Richtung Hedendorf. Genau. Kann man die beim Autofahren in einer Tour so wegrattern oder was? Du musst ja anhalten, einmal scannen. Aber die sind ja noch zum Scannen, das sind keine virtuellen. Die virtuellen sind noch mal anders. Man muss tatsächlich noch aussteigen. Und das ist richtig anstrengend. Die virtuellen machst du viel einfacher. Du setzt dich in die Hamburger, ich glaube in die U4 und dann scannst du die ganze Zeit. Die gesamte U-Bahn-Strecke ist rundherum mit virtuellen Manzis bestückt worden als Gag. Also du kannst aus der U-Bahn praktisch dann scannen den ganzen Tag. Bis du sie alle zusammen hast. Du kriegst ja nicht immer alle, weil die U-Bahn fährt schnell und du musst ja, der Scannen dauert ja auch einen Moment. Also falls es dir mal ganz langweilig sein sollte. Du siehst auch genau, wo Ageta wohnt, das ist hier. Oh, der legt Manzis aus, ja. Ja, der macht sehr viel. Du siehst, ich sehe da auch das nördliche Elbufer, das ist ja. Ja, die gesamte Elbufer bis Wedel. Oh, ja. Rund um die Alster. Meine Güte. Und den Hamburger Hauptbahnhof, der hat auch ein paar hundert. Also es ist irre, was da. Aber du siehst, dass sie gar nicht so breit gestreut sind. Guck mal, was hier überall für Lücken zwischen sind. Also kann ich jetzt natürlich den Hörern schlecht beschreiben. Aber man sieht halt, es sind so immer so Linien. Es sind bestimmte Strecken, die sind ganz gut bestückt. Die Hamburger Innenstadt natürlich komplett, das ist klar. Und ansonsten ist das dünn. Also hier unten bei uns jetzt zum Beispiel, Buxtehude ist ein Extremfall. Weil da einer... Ja. Der ist aber auch, der sieht das auch sehr ernst. Also ich habe einen von seinem als nicht... Man kann das ernst sehen. Ja, ich hatte gelockt, nicht scannen mal, weil er hatte an so einem Stromkasten so ein Stück entfernt, kam es nur im Handy. Das war zu dicht dran. Wie wir festgestellt haben, funktioniert das mit dem iPhone, weil die Kamera etwas anders reagiert, aber mit meinem nicht. Da hatte ich mich angemeldet, ob ich das nicht rausnehmen könnte, weil der ja sonst irgendwann deaktiviert werden würde und. Also da gehen auch welche mit Ernstigkeit ran, ja. Also wir haben mittlerweile festgestellt, dass es mit den Manzis insofern Probleme gibt, dass die gerne auch an Final Locations von Mysteries bappen, sozusagen, schwäbisch ausgedrückt. Das ist geschickt. Ja. Ja, da hatten wir auch schon so einen und ist uns schon öfter mal begegnet. Also man sieht ja dann auch in den Logs, wenn das auch gleichzeitig Geocacher sind, dann, ich habe damit jetzt kein Problem, aber das ist schon aufgefallen. Am Anfang haben sie die sogar mal reingelegt. In Finals. Das haben sie aber irgendwie, glaube ich, hat Groundspeak dann verboten. Also da gab es Ärger. Da gab es richtig Ärger. Am Anfang das haben darf die, nicht durchmischt werden. Ja, so nach dem Motto. Fand ich jetzt auch dämlich. Warum soll denn neben dem Final nicht ein Manzi kleben? Also bei Mystery ist jetzt ein bisschen unglücklich. Das sehe ich auch so. Aber ansonsten, die haben schon Vorteile. Wenn ich wirklich nur laufen will und habe keinen Cash mehr in der Nähe, dann nehme ich mir so eine Manzi-Runde vor und dann habe ich wieder mein Ziel. Beim Cashen war es nichts anderes. Das habe ich ja auch gemacht, um ein Ziel zu haben. Und dann laufe ich die Runde und scanne die halt hintereinander weg. Das mit den virtuellen würde ich, glaube ich, nicht nochmal machen. Das ist mir... Nee, also dann das macht das überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist langweilig dann, ja. Naja. Ja, das Hobby ist sicherlich noch etwas seltsamer als Geocaching. Siehst du, steht auch die U3. Da gibt es doch irgendwie sowas mit der Abstandsregel. Wie geht denn das auf einer Heiligen Geistwelt? Ja, also natürlich gibt es eine Abstandsregel, 30 Meter. Ach so, okay. Ja. Und so weit sind die auf dem Heiligen Geistwelt auch auseinander. Nämlich haargenau 30 Meter in die Richtung. Das ist wirklich, das ist wie so ein Netz darauf gelegt. Das kannst du dir echt angucken, ein groß. Und dann kannst du. Ja, es ist schon. Du musst. Da war gerade dieser Manzi Club. Da gibt es eine Karte, da siehst du das auch drauf. Du weiße Flächen da in groß drauf sind. Oh, Manzi Club, lächerlich. Ich bin doch hier. Ich mach doch Manzi. Guck mal. Ja, okay. Guck mal, das sind alles meine. Dann siehst du auch mal, dass das auch versteckend ist. Natürlich viel schneller gemacht. Du pappst das Ding irgendwo ran und fertig ist das. Genau deswegen sind da auch von mir so viele. Mhm. Genau, so. Wenn du jetzt da Richtung Hamburg eben gehst, dann siehst du da riesige weiße Flächen und. Genau, und jetzt, wir gucken jetzt gerade auf die Hamburger Innenstadt mit der speziellen Manzi-Karte, die man bei da-fi.de findet. Wir halten uns auch kurz, keine Sorge, jetzt die ersten Geocacher werden schon mit den Zähnen knirschen, vermutlich. Und jetzt siehst du hier das Heiligen Geistfeld. Exakt, man hier. Und die waren vorher alle weiß. Du siehst, ich war da schon zweimal und habe immer noch nicht alle, weil hier ist immer noch alles und hier. Er muss noch mal ein paar Runden drehen. Nö, werde ich auch nicht. Ich mache das immer tatsächlich so, wenn ich zum Cachen gehe und zwischen den Caches irgendwie liegt ein Manzi, ja, dann nehme ich den mit. Mhm. Ansonsten. Und mittendrin einer in grün, den muss man dann scannen. Alle anderen sind virtuell. Ja, die grünen sind zum Scannen, die weißen sind virtuelle und die roten sind schon welche, die ich gemacht habe. Ah, ja. Und die blauen, das sind so Fragezeichen-Manzis. Wenn du die scannst, dann gibt das zwischen 5 und 50 Punkte per Zufallsgenerator. Und dann gibt es so Tage, da zählen alle Punkte dreifach und dann schwärmen sie echt aus. Ey. Da fällt ja aber nichts mehr zu ein. Da fahren die in Amerika den Server runter, die Webseite, nur noch mit so einer Notseite und schreiben extra dazu, damit heute alle vernünftig scannen können. Also das ist noch absurder als Cachen. Man sollte es nicht glauben, dass das gibt, aber es gibt es. Ja. Da würde ich mir einen Spaß von machen, wenn ich das entscheiden könnte. Ich würde das machen mit diesen Dreifachpunkte, immer wenn Sturmfluten angesagt sind. Was steht, fragen die Manzi-Liga auch ohne und verwenden auch nur an Bäumen umweltfriedliche Klebeband? Nee, das wird reingeritzt in die Rinde, dass das wieder rauswächst. Nein, das ist an Bäumen ist Manzi sehr selten, wenn schon die Frage kommt. Mystery-Manzis gibt es, die sind aber anders als, es gibt da nur Tradis. Die Mystery-Manzis bedeuten nur, dass man unterschiedlich viele Punkte gibt. Und an Bäumen ist das eigentlich sehr selten. Die meisten benutzen da Reißzwecken, habe ich gesehen. Die gammeln auch in kürzester Zeit weg. Aber im Allgemeinen, also ich mache mir die Mühe nicht. Ich habe mir so einen, den brauchte ich sowieso, so einen Etikettendrucker gekauft. Dann drucke ich mir die Dinger aus und dann werden die rangeklebt irgendwo. Schilder, also alles, wo es nicht stört. Mhm. Es gibt verrückte Manzier und Kescher, ja. Es gibt sowieso allgemein viel Verrückte, das merkt man immer wieder. Ich habe Manzis an Bäume mit Schnur gebunden gesehen. Das stelle ich mir aber auch skurril vor. Bisschen schade, dass es keine Telefonzellen mehr mit Telefonbuch gibt, ne? Da könnte man die auch ankleben. Ja. Ich frage mich nur gerade, hab Manzis an Bäumen mit Schnur gesehen, wie lange hält denn das? Ja, ich weiß es nicht. Ist Schnur bei Wind und Wetter? Naja, aber manche probieren es. Den brauchte ich sowieso, ja. Nee, den hatte ich schon tatsächlich, bevor ich Manzi wieder benutzt habe. Der kostet auch nur 30 Euro, also von daher. Ja, stimmt, ist eine beliebte Ausrede. Ja. Nee, ich finde Manzi aber gut, ich stehe da auch zu. Ich würde aber nie reine Manzis machen. Das muss ein Gemisch sein aus Cachen, Manzi und dann fertig. Wie ist da dein Ziel? Du hast ja jetzt schon den ersten virtuellen vor der Haustür. Jetzt kannst du aber richtig anziehen. Ja, wir haben in Schwerin auch einen, wie heißt das denn, First to Capture oder irgendwas gemacht. Ach, Mann. Aber nicht bei deinem, sondern bei irgendeinem anderen und sowas. Also ist du hast mir so. Die Punkte nicht gegönnt. Deinen haben wir auch gemacht, natürlich. Ich weiß, ich habe das ja ein Jahr nicht benutzt. Wir beide haben noch zusammen... In Husum. Ja, genau, bei der Nordseetaufe. Da haben wir nochmal zusammen wieder angefangen, überhaupt diese Manzi-Geschichten dazu. Ja, aber dann liegt es wieder rum. Also ich... Ja, bei ihm mache ich das wirklich. Ich bin das Problem ist, dass er meistens mit mir unterwegs ist und ich möse dann immer Haus so vor mich ins Knicken. Ich sage schon sehr deutlich, dass ich das nicht möchte. Obwohl, viel Zeit kostet es ja wirklich nicht eigentlich, ne? Aber es ist doch nervig. Da läufst du dann nichts ahnend und dann kommt wieder irgend so ein komisches Geräusch aus dem Handy und dann denkst du, da war wieder ein Manzi. Ja, okay. Ja. Was macht denn der da gerade? Ne, zockt er nur. Nein. Ich lese gerade, wie ist es bezüglich Bekleben verboten? Ob es da steht oder nicht? Ja, das kann ich ja einfach beantworten, ist mir doch scheißegal. Also, das ist so der Punkt, ja, das ist nicht fast Sachbeschädigung, das ist Sachbeschädigung. Und? Soll mich doch von der Staat anklagen, weil ich seine Ampel beklebt habe. Es gibt so Sachen, das geht mir am Arsch vorbei. Das ist auch mit Nägeln in Bäumen. Sorry, das geht mir ehrlich gesagt auch am Arsch vorbei. Ich komme vom Dorf, da haben die Bauern, da interessiert keine Sau, ob da ein Nagel im Baum ist oder nicht, obwohl ihnen der Baum gehört. Also es mögen alle gerne päpstlich und päpstlich sein, ich nicht. Ja, ist vielleicht schwierig, wenn der Baum noch verwertet werden soll, oder? Wenn da Metall drin ist. Ja. Aber... Wie gesagt, ich komme vom Bauern, von hier, vom Nachbarort. Das ist wirklich, wir haben 50 Einwohner, wenn es hochkommt, gehabt. Alles Bauern, denen gehörten die Wälder da. Ja, Und sie selber nageln ihre Schilder an Baum. Ja, die dürfen das ja auch, sind ja ihre Bäume. Genau. Deswegen, das ist, mach alles wahr sein. Aber wo höre ich denn dann bitte schön genau auf? Also wie befestige ich überhaupt noch irgendetwas, irgendwo, ohne irgendjemandem? Du hast doch gerade gesehen, mit Seilen. Hat doch Datenhamster geschrieben. Ja, schön mit Seilen. Aber er hat auch geschrieben, dass das so lange hielt, bis er dann gescannt hat. Danach fiel er runter. Jo. Und dann liegt der Plastikmüll da. Also ob das besser ist? Ja, das muss natürlich alles kompostierbar sein. Ja, das haben wir ja auch gesagt. Mit Spucke, genau. Mit Spucke genau. An den Baum kleben und nur aus Papier, damit das auch verwest, wenn es runterfällt. So sieht's aus. Ökologisch korrekt eben. Ja. Ja. Ja. Das nehme ich mir fürs nächste Jahr vor. Nur ökologisch noch ökologisch korrekt. Ich werde mich vorher immer beraten lassen. Das ist ja noch gar nicht schlecht. Nächste Kategorie ist dann Ökomanzi. Ja, genau. Genau. Nein, ich nehme den Leuten das auch nicht übel, aber ich weiß gar nicht, gerade beim Cashen haben wir echt so eine Community, wo die aber auch jeder zu jedem irgendwas noch erzählen will. Sei es, wie ich loggen soll, ob es kurz, lang, dünn, dick oder sonst was sein soll, jeder weiß noch, wie man es besser macht. Dann macht's doch alle und lass mich damit in Ruhe. Ehrlich. Sie wollen halt, dass du es auch so machst, wie sie. Ja. Irgendwer sagte mir auch, Kurzlogs ist scheiße, ich habe mit zwei Sätzen, das ist auch an der Grenze. Dann hat Tünnis uns einen Log geschickt, den haben wir auch verlinkt im letzten Jahr, dieses Rezept. Das hat immer den Vorteil, dass es wirklich schmeckt. Also vielleicht mache ich das dann so oder ich, keine Ahnung. Ja, wenn jemand halt meint, er hat den richtigen Weg gefunden, will er die anderen eben auch überzeugen. Obwohl, guck mal, da ist jetzt ein Vorschlag von Datenhamster mit dem Edding auf einen Stein gemalt. Ja, das ist doch wirklich konsequent. Also ich glaube, da, obwohl der Edding ist, da ist, glaube ich, Benzin drin, ne? Du meinst mit dem Lösungsmittel, ja, ne? Ja. Das könnte auch schon wieder schwierig werden. Und wenn der Stein sich dann auflöst, der gehört ja auch irgendjemandem. Auch noch, ja. Na, ich glaube, jetzt wird es auch langsam. Na gut, dann nehmen wir Natursteine, die halt am Feldrand liegen, die der Bauer offensichtlich nicht mehr haben möchte. Meißeln das in die Oberfläche. Ja, aber die hat er ja vom Feld geschmissen, weil er sie da nicht haben will. Aber ich brauche eine schriftliche Genehmigung, dass ich die wir lassen die einholen, das ist gar keine Frage. Wir lassen die ja liegen. Wir bearbeiten nur die Oberfläche. Ja, das wird dieses Jahr sehr spannend. Was soll denn das überhaupt heißen? Dünnloggen geht bei uns beiden nicht. Jetzt nimm dich mal zusammen da draußen hier. Also Dünnloggen geht bei uns beiden nicht? Ja, ich glaube, ihr meint die Körperfülle. Ja. Da gehen wir jetzt nicht ins Detail. Ich kenne jetzt Feuerwalze nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Boah, dürfte so meine Figur. Ach so. Also. Wir sind jetzt auch bei 2 Stunden, weil sonst müsste ich jetzt die Datei gleich neu anfangen. Oder haben wir jetzt noch was Wichtiges? Haben wir was Wichtiges? Nein, ich glaube. Die fehlen heute noch die Filmdosen. Ja, wir wollten noch was zu Filmdosen sagen. Nee, das bleibt dieses Jahr weg jetzt. Ach so, das glaube ich. Die neue ein Vorsatz. Ja, das genau. Das ist ein guter Vorsatz. Ich habe auch für dieses Jahr den Vorsatz gefasst, etwas netter zu den Leuten zu sein und nicht immer gleich drauf zu hauen. So, ja. Ob das du zählst jetzt immer erstmal bis 10. Ja, und dann, genau. Das ist der Ansatz, ja. Ja. Also siehst, wir unterstützen ja auch die guten Vorschläge hier. Also Datenhamster sprüht förmlich davon. Ja. Der ist jetzt wirklich gut. QR-Code. Kaffee einem, fertig und Kuchen, das ist das Richtige. Ja, stimmt, Stichwort. Das gibt's da oben. Stimmt, ja. oben stehen die Torten. Ne? Genau, aber hier dieser Vorschlag müssen wir trotzdem nochmal vorlesen. QR-Code in einem 1 Meter Raster als Maispflanzen und von oben scannen. Also wenn das nicht ökologisch korrekt ist, dann weiß ich ja auch also nicht geiler mehr. Geiler geht's ja. Danach kannst du auch Sprit von machen von dem Mais. Also ja, sollte halt kein Gen-Mais sein, ganz wichtig. Ja, stimmt, stimmt. Obwohl, nein. Dann kannst du vielleicht die DNA scannen. Geht gar nicht, nichts Gen-Mais. Vielweib macht mich jetzt schon zu D-Bussi. Es wird Zeit, dass wir jetzt aufhören. Nein, sie hat es ja wieder korrigiert. Okay. Ja, gut. Wir gehen jetzt zu Mousse au Chocolat-Torte und jetzt gibt es Mittag, genau. Nee, jetzt gibt es keinen Mittag, jetzt gibt es hier Kaffee und Kuchen. Genau, Käffchen. Und dann danken wir wieder fürs Zuhören und viele mitpöbeln und schreiben. Guck, da oben, Sepp und Bertha waren schon wieder weg. Das war, als ich wieder von dem Auto sprach. Das war von dem Auto. Du bist schuld. Du warst wieder unnett, siehst du? Du hast rumgepöbelt. Ja, stimmt. Die sind komplett raus hier aus der Liste. Ja, der das war zu viel. Andi hält immer zu uns, das siehst du. Ich weiß nicht, muss sie wieder bügeln. Ach, JR ist auch noch da. Mhm. Na gut, dann sagen wir, würde ich sagen, ne? Tschüss. Ja, vielen Dank für euren Besuch. Ja. Herzlichen Dank dafür. Habe ich noch irgendwas vergessen zu verteilen? Ja, habe ich, mache ich gleich. Viel Spaß in 2013 an alle. Ja. Genau. Sollen wir tschüss. Freude, zu sehen. Tschüss. Jetzt muss ich unsere Endmelodie nochmal aufrufen. Es war jetzt wieder mangelhaft vorbereitet. Intro. Ist aber das Outro. Achso, das ist ja da unten. So. Ja. Nee, safe. So, jetzt haben wir es. So. Kann ich jetzt dieses... Ja, kannst du einfach wegdrücken, das macht eben nichts. Dafür ist es da, das höre ich schon wieder. Es bläst mir gerade die Ohren weg. Oh. Nicht bügeln. Hat aber nicht geschrieben, was sie macht. Nicht bügeln, okay. Die schreiben immer noch alle so viel. Die glauben, dass wir jetzt abwesend sind. Jetzt geht es erst recht hier los. Ja, genau. Achso, hier muss ich auch noch Stopp drücken. Ich nehme ja mal einen Tick länger auf. Wir freuen sich immer wieder welche drüber. Also von daher mache ich es auch gerne. Guck mal, jetzt verlassen sie auch alle den Chat. Die Sanne ist auch gegangen. Sanne hat uns gesagt, sie horcht heute live zu, damit sie schon mal weiß, was da so auf sie zukommt. Sanne, so ganz, Sanne ist mit nicht. So ganz wohl ist es ihr nicht. Ach, wenn sie hier geht, fühlt sie sich richtig.